Ja, Datensuppe, Folge, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, 5 oder 6 haben wir jetzt auf der Uhr. Ja. Die Datensuppe kochen wir ja für gewöhnlich mit der Annika von www.gulli.com. Hallo Annika. Hallo. Dann kochen wir die Datensuppe mit Fürst Freiherr von Jakil von anonews.de. Hallo Jakil. Schönen guten Abend. Und einer von euch muss mich ja jetzt vorstellen. Ja, und natürlich mit unserem super Special Audio Pro Riot Burns von Toddialog, Datensuppe und so weiter, wie man ihn halt kennt. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, hallo Chat. Ja, der Chat ist heute still. Heute ist der Chat wieder sehr zivilisiert. Ich weiß Ja, gar nicht warum. muss auch so laufen. Die wissen ganz genau, wenn hier einer, ne, dann kommt die Bannkeule und dann ist wieder Ruhe. Nein. Naja. Ja, wir haben auch ein bisschen Delay drauf und wir sind ja viel schneller, wir sind ja in der Zukunft sozusagen. Wir sind vor dem Chat noch in der Zukunft. Ja, das soll mal einer vormachen oder nachmachen. Das ist nicht schlecht. Welches Naja, Thema? das grenzt schon an Relativitätstheorie. Das ist ja auch Na. eine Frage des Bezugsrahmens mit der Zeit und so. Ja. Aber unser Bezugsrahmen ist die Suppenküche gerade. Ja, Riot Burns ist halt der neue Zweistein. Na, Einstein. Der Zweistein ist ja der wahnsinnige Professor von Jan Tenner. Ja, deswegen hab ich mich gerade auch selber korrigiert. Jan Tenner. Übrigens richtig gut. Richtig gut. Ist die Frage schon geklärt, dass man ein MP3 nicht auf unkomprimiertes WAV aufblähen bzw. kann braucht? Nein, ich brauche einfach bitte nur ein WAV. Irgendjemand, der mitrippt, muss mir einfach nur ein WAV danach dann kredenzen. Ich möchte es nicht komprimiert, ich möchte es als WAV gerippt. Soll ich mitschneiden, wenn es hier keiner auf die Reihe Wenn bekommt? du das kannst als WAV, dann wäre das ja sehr fürsorglich von dir. Ja, besser du machst das. Ich glaube, dein Rechner ist ungefähr 10-mal so schnell wie meiner. Ja, ein bisschen. Aber ich will ja jetzt hier nicht angeben, das tut ja hier nichts zur Sache. Nein, aber ich muss eben die Audiospuren anrichten. Ihr könnt ja so lange schon mal so ein paar Themen anschneiden. Ich rede zwischendurch mit, das dauert hier 1, 2 Minuten, dann haben wir das. Das ist sehr cool. Was hat denn die Annika gerade als Thema mitgebracht? Ich wollte über was sprechen, was wir auch diese Woche wieder in den News hatten, nämlich über die Rechtsextremisten-Datei. Oh, das klingt wieder verlockend. Ja, dann starte einfach mal rein. Ja, und zwar hat unser Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am Donnerstag oder Freitag jedenfalls, nachdem halt ein Krisentreffen zu diesen Neonazi-Morden abgehalten wurde, den sogenannten Döner-Morden, was aber eigentlich ein blöder Begriff ist, da haben sie halt ein Krisentreffen abgehalten, verschiedene Politiker, und da ist dann halt beschlossen worden, dass man eine Rechtsextremistendatei anlegen will, wo halt dann die Leute, die entsprechend im Verdacht stehen, es wird ausdrücklich nicht um Leute gehen, die bereits Straftaten begangen haben, sondern schon um extremistische Tendenzen, sogenannte, wo diese Leute dann halt erfasst werden, polizeilich und auch in einer zentralen Datei für ganz Deutschland. Aber das ist ja jetzt, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist es ja erstmal neutral, oder? Was meinst du mit neutral? Also ich sehe das jetzt erstmal noch nicht als kritisches Unterfangen, oder? Ja, das ist ja ein Thema, was wir diskutieren könnten, ob man das jetzt eher positiv oder negativ findet. Ich stelle das ja erstmal jetzt so ganz offen rein und dann können wir uns ja über unsere jeweiligen Meinungen unterhalten. Was hast du denn dazu für eine Meinung, damit wir da einen Also kleinen... meine Meinung ist, dass ich das doch schon für extrem problematisch halte. Und zwar nicht, weil ich irgendwelche Sympathien für Rechtsextremisten hätte, ganz im Gegenteil, aber weil es einfach wieder eine zusätzliche Datensammlung ist, in die eventuell auch Leute reinkommen, die nicht unbedingt reingehören, weil sowas können ja auch immer Fehler passieren und die dann zentralisiert irgendwo liegt. Und das halte ich eigentlich für extrem problematisch. Davon abgesehen bin ich nicht der Ansicht, dass man halt Probleme mit abweichenden Meinungen, auch wenn diese Meinungen absolut scheiße sind, Entschuldigung, aber halt auch wenn es halt kranke und schädliche Meinungen sind, wie bei Rechtsextremisten, bin ich nicht der Meinung, dass man dieses Problem durch mehr staatliche Überwachung und durch mehr autoritäre Maßnahmen löst. Ja gut, aber wie wäre denn, wenn der Staat da nichts gegen unternimmt? Also wirklich gar nichts. Ich sage ja Und nicht, dass man nichts unternehmen soll, aber ich finde jetzt diese Überwachung und Bespitzelung und irgendwelche zentralisierten Dateien den falschen Weg. Ich was wäre finde denn der richtige? Aufklärungsarbeit, damit nicht so viele Leute auf diese Nazis reinfallen. Du wirst immer ein paar Leute haben, die auf sowas reinfallen, und du wirst immer ein paar haben, die es verbreiten. Da kannst du einfach relativ wenig gegen machen. Aber ich finde, dem sollte man so begegnen, dass man die Leute aufklärt und dass man versucht, den Leuten Informationen zu geben und dass man versucht, auch speziell Jugendlichen und so andere Angebote zu machen und sie zu informieren und dadurch die halt dafür sorgt, dass diese Rechtsextremisten nicht so ein großes Publikum finden. Auch jetzt gerade die Leute, also einiges von diesem Kram ist ja schon fast salonfähig und schon fast mehrheitsfähig. Und das finde ich einfach eine bedenkliche Tendenz. Aber ich finde, dem sollte man eher so begegnen, als durch Überwachung und durch staatliche autoritäres Getue, wo man dann letztendlich die Leute nur noch weiter in den Untergrund treibt oder wo man auch Unschuldigen mit schaden könnte, wenn man sich jetzt täuscht. Ja gut, aber wir müssten einmal vielleicht zurück zur zentralen Diskussion und ich glaube, da würden wir schon einen Schritt weiterkommen. Meiner Meinung nach, da möge man mich jetzt auch vielleicht für steinigen oder ähnliches, aber ich bin nicht der Meinung, dass es in Ordnung ist, die NPD grundsätzlich zu verbieten. Ja, ich bin nicht dafür, die NPD so zu verbieten. Also das ist eine völlig andere Frage als die, die ich gerade diskutiere, weil es mir um die Neonazi-Datei oder Rechtsextremisten-Datei geht und nicht um die NPD. Aber Das ansonsten aber. bin ich auch gegen ein NPD-Verbot, ja. Einfach weil ich finde, dass es nichts bringt. Ja, aber es ist ja schon eigentlich fast eine Analogie, weil Es hängt ein bisschen zusammen. du kannst davon ausgehen, dass ja die Mitglieder der NPD sind da jetzt nun mal wirklich schon relativ dubiose, faschistoide Arschlöcher, die ja nun Die mal meisten, auch ja. Die durch andere Hälfte ist vom Radikalismus auffallen. Verfassungsschutz, aber ich glaube, die von denen, da mag ich auch nicht leiden. Die haben teilweise auch sehr komische Tendenzen, glaube ich. Schöne Grüße übrigens an die Mithörenden. Ist die Kritik an der Kartei vielleicht einfach nur die Kritik, dass man sagt, wenn es die trifft, dann trifft es irgendwann auch andere in einer Kartei? Geht es Tut es darum? ja schon längstens. Es gibt ja schon eine Datei für Linke, die gibt es schon seit der Zeit der RAF. Und es gibt eine Datei für potenzielle Terroristen. Wer da alles drin steht, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht sicher, dass ich es wissen will. Aber natürlich bin ich grundsätzlich gegen sowas. Und natürlich bin ich jetzt bei anderen Leuten noch mehr dagegen als bei Nazis, so rein emotional. An sich ist es natürlich dasselbe. Ja, mit Sicherheit. Also die Kartei schützt mit Sicherheit nicht davor, dass irgendwelche Faschos dubiose Verbrechen begehen. Ja, davor schützt die Nein, Kartei das sind nicht. einfach die ganz Radikalen und das sind die ganz Gestörten und ganz Faschistoiden und gegen die wirst du mit so einer Datei vermutlich wenig ausrichten. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Ermittlungsarbeit viel bringt. Nee, zumal die ja sowieso Das alle ist eher so ein relativ bekannt Machtbetrug, sind. Ja, sonst nichts. ja. Ja. Nur schreckt das irgendwie vielleicht auch andere ab? Ich meine, vielleicht ist ja der Effekt, dass welche sagen, ich will nicht in die Kartei oder so. Das schreckt vielleicht ein paar Mitläufer ab, die aber vermutlich eh nicht so viel Schaden anrichten würden. Die anderen werden dadurch dann eher noch entschlossener oder werden dann einfach besser drauf aufpassen, dass sie nicht erwischt werden. Also das ist doch dasselbe wie jetzt mit den Leuten, die ich natürlich nicht mit Nazis vergleichen will, aber die halt dieselben Ängste haben. Wenn jetzt Leute sagen, ich gehe jetzt irgendwie nicht auf eine Datenschutzdemo, dann lande ich in irgendeiner komischen Datei für irgendwelche gewalttätigen Demonstranten oder so. Die Meinung habe ich in Foren schon öfter gelesen. Das sind dann die totalen Weicheier und Mitläufer, die sich da nicht hintrauen. Und die würden vermutlich eh nicht so viel Schaden anrichten jetzt bei den Nazis. Nee, Und die könnte man vielleicht eher erreichen, wenn man nicht dafür sorgen würde, dass sie total paranoid werden, sondern mehr den Dialog suchen würde. Na, ich befürchte einfach, dass man mit so einer Kartei irgendwo auch Märtyrer schafft, weil die ganz Ja, das Fälligen sage ich ja. Die ganz Schlimmen, die werden dadurch höchstens noch radikaler, wenn man und sie. Wenn man mit so einem autoritären Kram dagegen vorzugehen versucht, dann werden sie sagen, guckt mal, wir sind die armen Opfer und wir werden hier voll zensiert und überwacht und weiß nicht was. ja, es ist ein schwieriges Thema mit Nazis. Also, es ist echt ein ganz, ganz, ganz, es ist ein schmaler Grat zwischen Kartei, Verbot, Daten sammeln, Daten verbreiten, weil die Antifa ja auch dazu aufgerufen hatte, unter anderem Nazi-Bilder ins Netz zu stellen und Nazis dann halt Ja zu. gut, aber ich finde, es ist jetzt noch ein Unterschied, ob es die Antifa macht, halt als selbstorganisierte Gruppe, die einfach sich auf die Fahnen geschrieben hat, diese Nazis zu bekämpfen, oder ob es der Staat macht mit dem Anspruch, dass er Autorität hat. Ja gut, es fällt nun mal halt leider Gottes in die Staatspflicht, also per Definition unseres Staates fällt das nun mal einfach in die Pflicht, dem nachzugehen. Nur dass die Aber Methode das kann. heißt ja nicht, dass man die Möglichkeiten immer weiter ausbauen muss. Nein, nein, na, natürlich nicht. Das ist gar keine Frage. Nur ich als Staat wüsste mir jetzt auch wahrscheinlich besser zu helfen. Nur es gibt halt leider Gottes sehr wenig unfirme Menschen, in unserem Staatsgefüge, die dafür verantwortlich sind. Also auch der Innenminister ist jetzt nochmal nicht der Firma, wo ich sagen würde, oh, der weiß, wie man solche Sachen gut bekämpfen kann. Die Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss, die wird einfach nicht geleistet. Das fängt aber schon im Schulwesen, fängt es halt schon an. Ja, oder im Kindergarten von mir aus auch. Es wird einfach nicht genug aufgeklärt. Und naja, also sagen wir so, ich finde, bei uns wurde sehr, sehr viel über das Dritte Reich gesprochen, aber dafür fast nicht über die grundsätzlichen Probleme. Ja, genau. Das ist das Problem. Man verliert sich in der Geschichte, in der Historie verliert man sich und investiert einfach nicht darin, die Gegenwart und die Zukunft dann auch dann nachhaltig zu beeinflussen. Genau, also es wird zu wenig darüber gesprochen, dass diese autoritären Strukturen sowas begünstigen. Es wird zu wenig auch über andere Kulturen gesprochen, dass man die vielleicht besser versteht und entsprechend auch weniger intolerant ist. Und es wird insgesamt zu wenig über die gesellschaftlichen Probleme gesprochen, die jetzt vielleicht dazu führen, dass jemand sich durch so einen Schwachsinn angesprochen fühlt. Ja, absolut. Das ist völlig fraglos. Aber nochmal zurück zur Kartei. Diese Kartei ist nicht frei zugänglich, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Wäre aber mal schön, meiner Meinung nach. Ja, ich bin der Meinung, dann hätte man die MPD von Anfang an verbieten sollen, genauso wie es auch mit anderen Organisationen oder selbsternannten Kirchen hätte sein sollen. Wenn man jetzt aufgrund solcher Morde die MPD einfach quasi aus der Demokratie oder halt aus den ganzen Parteien rausreißt, sieht es für mich komisch aus. Also ich würde ehrlicherweise auch die MPD nicht vermissen. Es würde aber natürlich halt komisch aussehen. Natürlich würde ich aussehen. Sie nicht vermissen. Ja, aber es würde halt absolut halte es komisch trotzdem aussehen. Trotzdem nicht für eine gute Idee. Nee, ich auch nicht, weil wenn, dann hätte man von Anfang an sagen sollen, ja, die NPD, die soll nicht mitwirken und gut ist, aber dass man halt jetzt wieder irgendeinen Grund gefunden hat, ich meine, Morde sind natürlich nichts Schönes, da sind Menschen bei ums Leben gekommen, aber dann gleich wieder alles in einer Schublade zu packen, ist genau das Denken, was ja die lieben Nazis auch haben, die packen ja auch gewisse Kulturen oder auch Menschen, sagen wir mal Ausländer, tun die ja auch über einen Kamm scheren. Und wenn man jetzt sagt, ja, da sind ein paar Morde passiert, die ganze MPD ist wieder schuld. Ja, keine Ahnung, das ist, wie soll ich sagen, es kommt halt komisch rüber. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann wird es eh wieder eine große Aufruhr aus ganz anderen Richtungen geben. Ja gut, aber nochmal da wieder zurückgepaddelt. Ich bin definitiv nicht der Meinung, um das nochmal zu sagen, die NPD kann so einfach nicht verboten werden. Das würde. Natürlich nicht, weil sie zur Hälfte aus irgendwelchen V-Leuten besteht. Ja, gut, ja. Aber wenn die weg wären. Ja. Selbst dann, wenn die weg wären, wäre das nicht okay. Das wäre nicht okay, die NPD einfach zu verbieten. Weil wir können es uns nicht so leicht machen. Die gehören bekämpft. Das ist alles gar keine Frage. Mit demokratischen Mitteln. Aber die gehören nicht verboten. Das ist einfach nicht richtig und entbehrt dann auch jeder Demokratiegrundlage. Ja, das gilt dann aber für andere Parteien, die verboten sind, vermutlich auch. Keine Frage, ich bin da ja für Parteiengleichheit. Ja, also ich würde sogar jetzt noch behaupten, ich hätte lieber... Ich bin eigentlich nicht so sicher, dass wir Parteien überhaupt brauchen, aber das derzeitige System ist halt so. Ja gut, aber das ist ja eine andere Systemfrage. Aber ich hätte lieber 10 rechte Parteien, die sich nicht einig sind, ja, als eine, die sich einig ist. Das finde ich viel gefährlicher. Ja gut, aber das ist jetzt eine strategische Frage. Solche Entscheidungen kannst du aber nicht wirklich strategisch treffen. Ja, doch, indem ich sie verbiete, treffe ich die schon halt sehr strategisch, weil ich damit viel mehr radikalisiere. Ja, nein, sowas musst du ethisch und politisch entscheiden. Der Rest ist irgendwie nicht tragfähig auf längere Sicht. Ja gut, aber welche Ethik lege ich denn dann da an? Ja, das muss halt diskutiert werden. Ich bin jetzt auch dafür, eher den Fehler zu machen, zu viel Meinungsfreiheit statt zu wenig zuzulassen und die Leute auf anderem Wege zu bekämpfen, beziehungsweise diejenigen, die dagegen antreten wollen, vielleicht zu unterstützen oder denen das zu ermöglichen. Ich bin einfach der Ansicht, dass sich diese Ideen in der heutigen Gesellschaft vermutlich nicht durchsetzen, wenn man die anderen Leute entsprechend aufklärt. Absolut. Nur das ist doch eher eine Minderheitenmeinung. Das ist ja vom Grundsatz völlig richtig. Nur ich muss einfach dagegen argumentieren, bei Jackal zu sagen, dass wir die Parteien oder irgendwelche selbsternannten Religionen, was übrigens jede Religion ist, jede Kirche ist ja selbsternannt auf ihre Art und ja, Weise. Ja, du weißt aber, über welche ich gesprochen habe. Ja, aber warum willst du den Religionen verbieten? Also ich meine, ich würde jetzt auch einige Sachen verbieten, wenn jetzt wirklich betrügerische Dinge passieren. Da ja, genau, die meine ich ja. Der Fall ist, aber dann werden sowieso vermutlich andere Straftatbestände erfüllt. Ja, gut, jetzt einfach, wenn jemand sagt, ich will jetzt an dieses Zeug glauben und mach da freiwillig irgendwas wegen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Das sollen die Leute doch dürfen. Ja gut, aber was unterscheidet denn die katholische Kirche in einer Art und Weise, wie die halt genauso lügt und betrügt, denn von einer anderen selbsternannten Kirche, wie jetzt die, was weiß ich, Mormonen oder was? Was unterscheidet die denn bitte? Ach, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Also ich hatte da eigentlich, gut, ich hätte den Namen vielleicht von Anfang an sagen sollen. Ich meine, ich habe damit klipp und klar Scientology gemeint, die ja Menschen verletzen, die Menschenleben zerstören und die auch das Geld von den Menschen aus der Tasche ziehen. Das ist genauso, wie ich das mit der NPD meine. Sowas muss man von vornherein verbieten. Und wenn es aber schon lange läuft, dann kann man es nicht einfach aus irgendwelchen Gründen, seien es jetzt irgendwelche Morde oder irgendwelche Selbstmorde, die es ja bei Scientology auch schon gab, aufgrund vom psychischen Druck, kann man nicht einfach sagen, ja, es wird jetzt auf einmal doch verboten. Das ist, damit macht sich der, würde sich meiner Meinung nach der Verfassungsschutz auch sehr unseriös geben. Richtig, man sollte von vornherein solche Sachen erstmal gar nicht zulassen. Man müsste halt einfach eine Checkliste haben, um zu sagen, okay, bekennen die Sicherheit zur freiheitsdemokratischen Grundordnung, die wir ja gerade jetzt hier auch in Deutschland haben, das ist einfach so. Und wer sich dazu eben halt nicht bekennt, der darf auch meiner Meinung nach gar nicht erst irgendeine Art von Organisation in irgendeiner Art und Weise gründen, wenn das der Maßstab jetzt ist. Ja. Das finde ich aber eigentlich eine sehr problematische Sichtweise, weil du damit eigentlich alle möglichen Sachen unterschreiben musst und dementsprechend vielleicht auch gesellschaftlich nicht so viel weiterkommst, wie du könntest. Ja gut, aber es ist die einzige, die ich jetzt als Maßstab anlegen darf in unserem Staatsgefüge. Ja, das, rechtlich gesehen ist es sicher so. Aber ob ich das jetzt uneingeschränkt positiv finde, ist die andere Frage. Nein, ich finde das auch nicht uneingeschränkt positiv. Das ist, die Frage stellt sich nicht. Aber ich muss ja einen Maßstab jetzt gerade anlegen. Und in unserer Gesellschaft, die wir jetzt halt haben, die muss ich als Maßstab nehmen. Und wenn in dieser Gesellschaftsform eine selbsternannte Kirche, die ja auf Manipulation und Geld aus ist, wie Scientology, die dürfte dann logischerweise gar nicht erst irgendwo in irgendeiner Art und Weise auftreten dürfen. Das ist ja eigentlich eine in sich geschlossene Logik. Ja, der Meinung bin ich auch, aber wie gesagt, wenn dann von vornherein und nicht einfach, wenn jetzt irgendwas passiert ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, da bringt sich jetzt wieder jemand selber um in Deutschland aufgrund vom psychischen Druck, weil er aus der Sekte wie Scientology ausgestiegen ist. Und dann würde der Verfassungsschutz oder auch andere Organisationen sagen, ja, es muss jetzt auf einmal doch verboten werden. Das ist eigentlich das, was ich meine. Wenn, dann sollte man es von Anfang an machen, damit es erst gar nicht so weit kommt, damit die sich auch gar nicht über Jahre erst so weit etablieren können. Aber nicht dann aufgrund von irgendwelchen Morden, Selbstmorden oder was auch immer zu sagen, ja, wir tun jetzt halt die Diskussion oder die Debatte auf, dass es jetzt doch verboten werden soll. Auch wenn die NPD scheiße ist, weil da halt Leute hinterstecken, die halt tief braun sind, bin ich halt der Meinung, die Diskussion über den NPD-Verbot ist absoluter Bullshit. Ja, unter den Voraussetzungen ist die Diskussion definitiv absoluter Bullshit. Ich weiß nicht, hast du die Kartei mitgekriegt? Ja, habe ich mitbekommen. Wie ist deine Meinung zu der Kartei? Ja, ist genauso Bullshit. Also, keine Ahnung, wenn erstmal so eine Kartei gang und gäbe wird, dann wird es auch ganz andere Leute treffen. Keine Ahnung, da werden da auch Organisationen drin landen, von denen man vielleicht vorher noch gar nicht so viel mitbekommen hat, weil man davon ausgeht, dass die eventuell eine potenzielle Gefahr sein könnten. Ich würde auch nicht ausschließen, dass jetzt dass jetzt irgendwelche Anonymen da irgendwann auch mal drin landen werden, wo es dann heißt, ja, wir müssen über die Kartei führen, weil das sind ja potenzielle Terroristen, was ja so gesehen von der NATO eh schon gesagt worden ist, was aber mehr oder weniger Rage war, weil NATO-Server hust. Okay, wie müsste denn die richtige Strategie sein, wenn wir uns alle jetzt darauf einigen, was wir uns darauf einigen können, dass die Kartei an sich totaler Bullshit ist. Wie wäre denn die richtige Strategie, um dieses System vernünftig angehen zu können, in dem Rahmen dessen, was wir jetzt halt haben? Ich meine, wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir müssen den kompletten Rahmen ändern, sondern wenn wir uns da drin bewegen wollen, was wir eben haben. Ja, wie gesagt, ich bin dafür, dass wirklich wesentlich mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, dass den Jugendlichen auch Angebote gemacht werden, dass sie vielleicht nicht so ein Scheißleben haben, dass sie glauben, dass sie diese Leute von der NPD brauchen. Und andererseits müssen halt dann die Sachen schon gezielt verfolgt werden, wenn man jetzt einen konkreten Verdacht hat. Aber nicht, indem man auf Verdacht alle, wo man glaubt, dass die solche Gedanken vielleicht haben, dann in eine Kartei reinschreibt. Ihr müsst ja auch sehen, viele, die in dieser Szene unterwegs sind, sind ja auch noch sehr jung. Und ja. Nicht jeder, der mit 16 vielleicht irgendwelche beschissenen Ideen hat, hat die mit 26 auch noch oder mit 36. Und wenn man jetzt einmal in dieser Kartei drin landet und man macht aber die ganze Zeit nichts, sondern man hat irgendwie vielleicht wirklich mit 16 mal Sieg Heil gebrüllt oder so und versaut sich aber dann das ganze Leben damit, weil man in dieser Kartei drin steht. Das wäre doch auch scheiße. Wird man da nicht rehabilitiert? Glaube ich nicht. Ich glaube, wer einmal drin steht, der bleibt da drin. Ja, du Also musst bei aber den so anderen sehen. Dateien ist es auch so. Ich meine, Ja. die Rechtsextremisten-Datei, die existiert ja noch nicht, von daher kann man da wenig Konkretes zu sagen. Aber wenn jetzt bei dieser Antiterror-Datei oder so, da wüsste ich jetzt nicht, dass die Leute mal rausgenommen hätten. Ja, Warum? man sollte auch immer so sehen, was der Staat einmal hat, das hat er. Na. Ja, eben. Wenn die Daten einmal haben, dann geben die auch nicht wieder ab. Okay, das sehe ich ein. Das sehe ich absolut ein. Man könnte vielleicht versuchen, irgendwie über Ecken, Kanten mit Anwälten oder Datenschutzbeauftragten versuchen, die Daten zu löschen, wenn man halt wirklich nachweisen kann, dass man jetzt nicht mehr so ist. Wieso, weshalb, warum man da drin gelandet ist, dass man quasi rehabilitiert ist oder was auch immer. Das könnte vielleicht klappen. Das klappt ja auch bei anderen großen Wirtschaftsfirmen, die irgendwelche Daten von dir haben. Da kannst du ja die Daten auch mit einem sehr schwierigen Prozess aus irgendwelchen Computern oder Akten wieder rausnehmen lassen. Ne? Wie das jetzt da aussieht, ja, kann ich natürlich nicht sagen. Okay, ab wann geht die Datenbank live? Das ist noch nicht so ganz klar, aber man will jetzt relativ zügig damit ans Netz gehen, am besten noch in den nächsten Monaten. Es soll sich halt schon in ein paar Wochen eine Arbeitsgruppe zum ersten Mal treffen, die dann ausarbeiten soll, wie das genau aussieht, und dann soll das so schnell wie möglich eingeführt werden. Genauen Zeitpunkt hat man aber noch nicht genannt. Weiß man, wer in dieser in dem Superarbeitskreis drin ist? Weiß man das rein zufällig? Also da sollen auf jeden Fall Leute von den Ermittlungsbehörden und von den Geheimdiensten drin sitzen. Ich weiß nicht genau, wer sonst noch. Also die Superfachreferenten dafür dann. Ja. Aber haben die keine Angst, wenn die Datenbank jetzt irgendwie mit dem Internet verbunden ist, also online geht, dass da versucht wird, drauf einzubrechen, egal jetzt von welcher Seite aus, weil da wird es doch sicherlich sehr viele Leute geben, die Interesse haben, an solche Daten ranzukommen. Also ob die im Internet steht, weiß ich nicht. Vielleicht steht die auch nur auf irgendwelchen internen Servern. Ja gut, das wäre natürlich in dem Fall für die Leute, die diese Datenbank da kreiert haben und halt zugänglich machen wollen, sei es jetzt Intranet oder Netzwerk, ja, wäre für die, denke ich mal, auch besser. Ja, Sorry. aber es wird auch wieder total intransparent sein. Ich glaube, man wird nicht mal wissen, ob man selbst drin steht. Ja, absolut. Also ich Bis es gehe, dann ja. irgendwann sich wirklich mal negativ auswirkt. Vollkommen. Also ich gehe auch davon aus, dass das Ding überhaupt gar keine Transparenz an den Tag legen wird. Nicht ein Stück. Absolut. Und zu aller Krönung wird es mit Sicherheit auch online gehostet werden bei denen. Da würde ich jetzt für wetten. Also schätze Das ich die glaube ich ein. nicht. Ich meine, irgendwie ist ja auch noch keiner in die Antiterror-Datei eingebrochen. Ist die online? Nee, eben nicht. Also warum sollte dann die Rechtsextremisten-Datei online sein? Ich kann mir das echt vorstellen. Also ich traue denen mittlerweile wirklich, was Datenbanksystem und alles angeht, traue ich denen alles zu. Aber Ja, ganz aber ehrlich. die Erfahrung spricht ja dagegen. Ja gut, wenn das wirklich so ist, dann okay. Dann machen die es halt offline. Oder irgendwo anders. Okay, das sehe ich noch. Aber die Transparenz wird trotzdem nicht gegeben werden. Nein, das natürlich nicht. Ach, Also, wie ich meine, wir kann. wissen ja auch nicht, in welchen Dateien wir stehen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also Transparenz vom Staat oder von der Regierung aus, never, egal um was es geht. Wobei die eigentlich meines Wissens nach dazu verpflichtet sind, dich zu benachrichtigen, wenn du in diese Datei eingetragen wirst. Ja, die haben so gesehen eine Auskunftspflicht. Du kannst natürlich selber Genau, nachfragen. nur wenn du explizit anfragst. Aber dann können sie immer Richtig. noch sagen, wir können keine Auskunft geben aus Genau. ermittlungstaktischen Gründen oder so. Die können dir richtig auf die Nase rumtanzen. Deswegen würde ich da halt nicht so naiv sein. Es gibt nicht die ganz klare Ansage, dass wenn ich eingetragen werde, ich nicht auch unmittelbar benachrichtigt werden muss davon. Nein, Nein. natürlich nicht. Die Nö. müssen dir Auskunft geben, eigentlich, wenn du explizit anfragst, ob du drin stehst. Das musst du erst mal machen. Und dann können sie immer noch aus bestimmten Gründen die Auskunft dazu verweigern. Okay. Ich dachte, das wäre anders. Das ist ja auch eine geile Nummer wieder. Ja, was erwartest du? Ja gut, also da erwarte ich erwarte wirklich zu viel wahrscheinlich. Ich meine mittlerweile. Ja, ich meine, wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben. Also es ist ja nicht wirklich alles schlecht an dem System, was wir hier haben. Aber was Datenschutz und so weiter angeht, das geht immer weiter bergrunter und weiß ich nicht. Also da sollte sich auf jeden Fall was ändern, aber es gibt ja eh keine Demokratie. Was willst du machen? Was der Bürger sagt, ist der Regierung doch eh scheißegal. Das ist echt ein Kracherknaller wieder hier, so eine Lustigkeit. Also ich war wirklich davon ausgegangen, dass die dazu verpflichtet sind, mir zu sagen, wenn ich eingetragen werde. Das habe ich jetzt echt gedacht, das wäre absolute Pflicht. Nee, Jetzt bin ich wieder absolut nicht. schockiert. Jetzt bin ich beleidigt, sodass ich nichts gewonnen habe, genauso. Das ist echt wieder so ein. Ich komme vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre hinterm Schrank gelebt gerade oder so. Hinterm Schrank gelebt. Ja. Ja. Gibt es noch was zu der Kartei hinzuzufügen? Ansonsten würden wir vielleicht überleiten, hat noch immer was also nachzutragen. Ich hab eigentlich jetzt alles Wichtige dazu gesagt, was ich sagen wollte. Was ist mit Kollege Spitzmaus-Chat hier? Ja, der Chat, der ist am Diskutieren, aber bis jetzt kam noch nicht wirklich Fragen. Nee, das ist richtig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Okay, es gibt keine Fragen zu diesem Thema anscheinend. Das ist eine schöne Sache. Was haben wir denn an Themen bei Schackel? Ja, also ich habe mir heute mal so ein kleines Tutorial ausgedacht, dass wir ein bisschen darüber reden, wie man sich im Netz anonymisieren kann und seine Daten schützen kann, weil ich habe jetzt in der letzten Zeit auf Twitter und per E-Mail ziemlich viel Anfragen von Usern bekommen, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, denen ich dann auch teilweise, es war eine Masse an Anfragen, ich konnte nicht allen helfen, das tut mir auch an der Stelle leid. Ich habe halt bestimmten Leuten geholfen, wie man sich im Netz anonymisieren kann oder seine Daten schützen kann. Und ich hab mir eigentlich gedacht, wenn wir jetzt hier in so einer netten Dreierrunde sitzen, dass wir darüber auch mal gegenseitig diskutieren können, mit dem Chat zusammen natürlich, und dass man auch mal darüber reden kann, wie gesagt, wie man seine Daten schützt, wie man am besten anonym ins Internet geht, ohne dass man da jetzt sich irgendwie den Hals brechen muss über irgendwelche Umwege, Geld ausgeben oder keine Ahnung was. So eine kleine Aufklärungsrunde wäre meines Erachtens auf jeden Fall gut. Gerade weil wir auch einige Zuhörer haben, die jetzt nicht so die super IT-Spezies sind. Also ich bin mittlerweile aus Überzeugung fürs Geld ausgeben in dem Fall, weil man einfach den besseren Service und die bessere Leistung bekommt. Ja, aber es will halt nicht jeder dafür Geld ausgeben. Und ich denke mal, es gibt auch Leute, die jetzt keine kriminellen Sachen machen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen anonym sein wollen. Oder ja, halt glaubst du, ich mache kriminelle Sachen? Nein, das will ich ja nicht sagen, aber ist ja auch egal. Aber hier der Chat schmeißt gerade Tor natürlich mit rein, aber... Also jetzt in meinem Wissensstand, was ich jetzt alles so gehört und gelesen habe, ist Tor, glaube ich, das absolut Schlechteste, um sich zu anonymisieren. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, nee, Tor ist einfach von der Performance her scheiße, weil die ganzen Asozialen darüber ihr File-Sharing machen und es daher für die Leute, die das wirklich brauchen, um irgendwelche repressiven Regimes zu umgehen oder halt um irgendwelche aktivistischen Sachen zu machen, ist es dann halt die ganze Leistung weggezogen von den Leuten, die da meinen, irgendwelche Musikalben runterziehen zu müssen. Ja, aber der Dev0 schreibt gerade, dass Tor immerhin noch besser ist als irgendwelche Free-VPNs, die so angeboten werden. Ne? Zum Beispiel gibt es ja einmal den Free-VPN CyberGhost. Die machen natürlich eine tolle Werbung, ist auch sehr performant, was die Geschwindigkeit angeht. Ist aber der absolute falsche Ansatz, sich damit zu anonymisieren, weil erstens wird er mitgelockt ohne Ende und zweitens, wenn du mal wirklich Scheiße darüber baust, wären das auch die Ersten, die quasi schon zu der Polizei hinrennen und die Daten freiwillig rausrücken. Ne? Tor ist nicht scheiße. Also es gab natürlich mal ein paar Patzer, was Tor anbelangt, aufgrund von Sicherheitslücken oder auch anderen Sachen. Aber Tor ist immerhin noch sehr anonym, gerade was die Verschlüsselung und so weiter angeht mit den ganzen und dass du halt über die Exit-Notes rauskommst und die Exit-Notes quasi eigentlich gar nicht wissen, woher du kommst. Es ist aber super, super langsamer. So zum Surfen reicht es gerade eben noch so, aber man für andere Sachen kann man es mittlerweile echt vergessen. Ja gut, aber wie sicher ist denn Tor bitte jetzt gerade noch? Man möge mich jetzt korrigieren, aber ist Tor nicht genau da das große Scheunentor in der Sicherheit, wo die es jetzt geschafft haben, einen Button da einzuschleusen und wer diesen Button halt klickt, ist dann halt eben nicht mehr im Tor-Netzwerk, was halt sagt, hier, pass auf, du brauchst ein Update, klick mal den Button und du klickst den Button und bist dann halt einfach nicht mehr anonym. Wie meinst du das? Das mit dem Button habe ich noch nicht gehört. Das ist auch das, wie die überhaupt erstmal an die Daten für die Operation Darknet dran gekommen sind, oder sehe ich das völlig falsch gerade? Ich glaube, das mit Darknet ist eine andere Sache. Ich glaube, da war eine Sicherheitslücke, die aber mittlerweile behoben worden ist. Ja, was genau. Ähnliches hat Jacob Applebaum jedenfalls auf Twitter geschrieben. Okay, aber er arbeitet ja für die. Ja, aber es gab in dem Tor auf jeden Fall eine massive Sicherheitslücke, oder? Es gab eine Sicherheitslücke jetzt vor kurzem, aber die ist jetzt mittlerweile geschlossen worden. Okay, aber wie viele gibt es denn wohl noch, wo man jetzt sagen könnte... Huiuiui, das wäre jetzt schon risikoreiches zu benutzen. Oder ist es für den normalen Anwender, der jetzt da, ja, vorbei, gut, ein normaler Anwender. Woher sollen wir das denn wissen, wenn es eine Lücke gibt und die wir nicht kennen, woher sollen wir es dann wissen? Okay, das stimmt. Ja. Also ich würde es für den Otto-Normalverbraucher, der Tor nutzt, würde ich es schon als relativ anonym ansehen. Gerade weil ja auch ständig deine Identität wechselt. Also du hast ja nicht immer dieselbe. Was du daran auch merkst, dass du ständig innerhalb von einem Minutenintervall eine ganz andere IP-Adresse hast, mit der du über die Exit-Note rauskommst. Ja, für den Otto-Normalverbraucher ist es auf jeden Fall gut. Aber wie ich schon in dem Podcast mit Monoxid, also mit dem Markus Richter von RBB gesagt habe, die eigene Anonymität und der Datenschutz, der fängt bei einem immer selber im Kopf an. Es gibt leider zu viele Leute, die mit ihren Daten so umgehen, wo ich einfach den ganzen Tag... So wie ich, meinst du? Nein. Ja, doch, du bist, natürlich. Ja, du bist Journalistin, das ist was anderes. Aber wir reden jetzt über den Otto-Normalverbraucher, der einfach nur im Internet geht und, sage ich mal, nichts irgendwie mit Journalismus oder so zu tun hat. Ja, ich kann halt bei gewissen Leuten einfach nur mit einer Dauer-Facepalm vorm Monitor sitzen, wenn ich so sehe, wie die Facebook-Profile angelegt werden und was da für Fotos hochgeladen werden. Wie gesagt, das fängt halt immer im Kopf an. Gerade wenn man sich selber sagt, ja, ich wäre gerne anonym und ich möchte meine Daten gerne schützen, fängt es darin an, dass man erstmal niemanden über irgendwelche persönliche Sachen was erzählt. Auch egal, wie nett die Leute jetzt zu dir im Chat sind, einfach immer den Mund halten, auf Deutsch gesagt. Ne? Man legt sich halt nicht umsonst ein Pseudonym zu, sonst kann man sich ja gleich auch im IRC oder irgendwo anders mit seinem richtigen Namen quasi als Nickname anmelden. Ja, mache ich ja deshalb auch immer. Und ja, weil ich nicht kreativ genug bin, um mir jetzt was auszudenken. Ja, ich kann dich aber, wie gesagt, jetzt nicht mit einem Otto-Normalverbraucher vergleichen, weil du bist Autorin bei Gulli. Gulli ist halt ziemlich bekannt und da steht sowieso dein Name hinter, auch wenn jetzt der Nachname nicht ausgeschrieben ist. Von daher ist es ja eigentlich egal. Bei Gulli schon. Das Einzige, wo er nicht ausgeschrieben ist, ist bei Twitter. Weil es nicht gepasst hat? Ach, ja, Twitter meine ich aber nicht. Nee, weil ich das zu doof fand, da so einen langen Nick zu haben. Eigentlich wollte ich nur den Vornamen haben, aber der war schon vergeben. Ja, richtig, auf Twitter steht ja Annika K. Okay, dann hast du mich jetzt gut korrigiert. Nee, es fängt, wie gesagt, im Kopf an. Also, bevor man irgendwelche Anonymisierungsdienste nutzt, weil die halt von der Werbung her versprechen, ja, wir sind super anonym und also darauf... Also, es gibt aber auch gute kommerzielle. Ja. Aber warum sollte ich den... zum Beispiel ist richtig gut. Aber warum sollte ich den überhaupt nutzen? Könntet ihr mir als Verbraucher gerade mal sagen, warum ich den nutzen sollte? Ja, zum Thema Data Mining. Wenn Facebook ist ja nicht nur so, dass es die Daten irgendwie speichert oder weitergibt, die du da selber eingibst, sondern auch versucht, über deine IP-Adresse oder über dein Surfverhalten, was du bei Facebook zum Beispiel an den Tag legst, diese Daten zu minen. Und wenn du jetzt natürlich dich anonymisierst, dann kommst du erstens aus einem ganz anderen Land und hast ganz andere Gewohnheiten, die du aufgrund dieser IP-Adresse oder auch die Veränderungen durch dein Referrer mitbringst, ne? Deswegen, also man kann es natürlich auch übertreiben, was Anonymität angeht, wenn es, wie gesagt, wirklich nur der Otto-Normalverbraucher ist, der vielleicht ab und zu mal seine E-Mail abrufen will, der braucht jetzt nicht unbedingt da, keine Ahnung, 1000 Proxys laufen lassen oder sich irgendwie ein VPN kaufen. Ja gut, aber jetzt so ein Thema wie Facebook zum Beispiel, das ist ja jetzt kein ich sitze vor meinem Rechner und Facebook-Thema, sondern Facebook ist ja eher ein Smartphone-Thema und da wäre ja für ein interessanter Ansatz zu sagen, gibt es etwas für Smartphones in dieser Richtung? Ja, natürlich. Man muss nur ein bisschen die App-Stores, sprich iPhone, durchwühlen oder auch Marketplace, was jetzt halt Android und so weiter angeht. Da finden sich immer wieder Sachen. Man kann natürlich auch über das Smartphone kann man sich auch anonymisieren. Man muss halt nur ein bisschen recherchieren und suchen. Ich bin jetzt ehrlich, auch wenn ich in der Sparte arbeite oder gearbeitet habe, kenne ich jetzt nicht die Namen dieser Apps. Aber dadurch, dass ich halt viel mit diesen App-Stores zu tun hatte, weiß ich da, dass es auf jeden Fall welche gibt. Der Chat schreibt gerade Orbot. Als Orbot. Beispiel, wahrscheinlich ja, für genau. Android, denke ich mal, wird ein VPN sein oder so. Ja, ich war ja letztes Jahr. Orbot sagt mir was, ja. Ich war ja letztes Jahr auf der DeepSec. Das ist eine IT-Sicherheitskonferenz in Wien, da habe ich auch drüber berichtet. Die Sachen sind bei Gulli alle noch zu finden. Und da hat auch jemand über VPN und Tor-Apps geschrieben. Also der hat die für die meisten Smartphone-Betriebssysteme mittlerweile entwickelt, für Android, für Windows Mobile. Für iOS gab es das damals nur in diesem, halt für Jailbroken, also in diesem Cydia Store, oder wie heißt der? Ja, Cydia. Hm. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe kein Smartphone, ich will auch keins haben und ich würde schon gar nicht jailbreaken, aber ich meine mich zu erinnern, also der hat für die meisten Betriebssysteme was entwickelt, unter anderem auch für Android und wie gesagt auch für iOS, aber nur mit Jailbreak. Ja, es gibt auch ein OpenVPN für iOS, lese ich gerade hier. Es gibt einen Open VPN. Ja, das ist halt der Stand von vor einem Jahr. Das heißt, das kann sein, dass sie es mittlerweile auch in den App Store bekommen haben. Ich wollte halt nur sagen, da gibt es mittlerweile auf jeden Fall schon Lösungen. Habe ich eigentlich, das würde mich mal so interessieren, habe ich bei der T-Mobile in meinem Netzwerk, in meinem mobilen, eigentlich eine feste IP? Ist das so? Oder wechselt die auch halt permanent? Nö, die wechselt auch permanent. Vor allen Dingen, wenn du halt von Funkzelle zu Funkzelle wechselst, kriegst du immer eine andere zugewiesen. Da gibt es keine statischen. Ah, okay. Ich dachte, die hätten in dem Mobile-System dann wirklich eine feste, was ja dann vielleicht sogar einfacher gewesen wäre. Ah, okay, cool. Okay. Zurück zum, warum ich halt überhaupt mich anonymisieren sollte. Also wie gesagt, gerade so eine Facebook-Thematik oder so eine Social-Network-Thematik ist ja halt nun mal ein absolutes Smartphone-Thema. Und also ich weiß jetzt nicht, ob es geht. Das müssten wir vielleicht einfach mal den Chat fragen oder nachreichen, ob man sich in seiner Facebook-App überhaupt da anonymisieren kann. Das weiß ich nicht. Außer du weißt das jetzt gerade. Facebook-App. Ja, ich bin ehrlich, mit der Facebook-App habe ich mich nicht wirklich beschäftigt, weil ich habe ja auch eine gewisse Meinung von Facebook, deswegen sind das jetzt nicht so mal. Ich weiß ja, wie man sich auf Facebook mehr oder weniger, selbst wenn man jetzt da irgendwie mehr oder weniger ein Profil über sich anlegt, wo man ja nicht alle, man sollte halt, wie gesagt, nicht alle Daten preisgeben. Es kommt immer auf die Kombination an. Leider gibt es halt Leute, die, wie gesagt, Bild, Geburtsdatum, Namen und keine Ahnung, alles öffentlich dahinschreiben, was absolut fail ist. Vor allen Dingen gibt es ja auch die schöne Funktion bei Facebook, dass du es halt wirklich nur auf Freunde beschränken kannst oder wirklich nur bestimmte Sachen, die du dort eingibst, für dich selber sehen kannst. Deswegen sollte man immer ein bisschen mit den Privatsphäre-Einstellungen gerade bei solchen sozialen Netzwerken rumspielen. Okay, und warum sollte ich mich beim Surfen anonymisieren? Wie gesagt, es ist ja nicht nur Facebook, die Data Mining betreiben. Gerade wenn es um irgendwelche Produkte und so weiter geht, wird mittlerweile halt immer das Surfverhalten quasi von bestimmten IP-Adressen, die jetzt auf die und die Seite zugreifen, werden da gesammelt. Und wenn du dir selber sagst, ja, das ist meine IP-Adresse, das sind meine Daten, die sollen halt nicht das von mir bekommen, was ich jetzt als Referer im Browser drin stehen habe oder was ich als IP-Adresse habe, mit der ich jetzt in Wirklichkeit online bin, dann nimmt man halt so einen kleinen Anonymisierungsdienst. Wo man sich halt mehr oder weniger auch schützen kann, weil sprich Elite-Proxys, die verändern ja nicht nur deine IP-Adresse, sondern auch komplett alles, was du halt so an Daten mit überspielst. Es gibt da halt gewisse Seiten, die kann man auch googeln, wo du halt dich selber per Skript quasi scannen lassen kannst, was alles mit übertragen wird. Da wird deine Bildschirmauflösung übertragen, da wird dein Referer vom Browser übertragen, da wird deine Browserart übertragen, also was du für einen Browser hast, dein Betriebssystem. Und das kann man alles durch gewisse Dienste kann man das auch mit quasi nichtig machen, ne? Oder halt fälschen. Okay. Der Chat beschwert sich übrigens zu Recht, dass die Annika gerade hier ein Buch schreibt. Ja, ich wurde gerade im Query angequatscht. Bloß das Problem ist, dass man die Tastatur hier bei dem Mikro zu laut hört. Ist okay, dann werde ich einfach die Fragen ab jetzt irgendwie nicht mehr beantworten. Ja, die sollen die Fragen einfach public reinschreiben, außer es sind ganz, ganz, ganz geheime Fragen. Die geheime Frage. Ja, die geheimen Fragen, die dürfen aber nur in der Kartei stehen. Die geheimen Fragen aus der Machen Kartei. wir eine, richtig eine geheime Fragenkartei. Was ist denn hier Perfect Privacy? Was ist das? Das ist halt ein kommerzieller VPN-Anbieter. Aha, und da steht, der wird permanent geradet. Ist das so oder ist das Es wieder? gab einen Raid. Und da haben die dann nur gesagt, wir haben nichts mitgeloggt. Ihr könnt die Server mitnehmen, ihr werdet nichts finden, aber wenn die jetzt nicht zügig wieder da sind, dann kommt unser Anwalt und dann wird es teuer, wegen Verdienstausfall und so. Und die waren sofort wieder verfügbar und es sind keinerlei Kundendaten gefunden worden. Okay. Ist das empfehlenswert in der Preisleistung? 25 € im Monat oder was der Spaß kostete? Also für mich jetzt schon, weil ich es auch beruflich nutze Ach, und du benutzt es selbst auch? ja, ich bin bei denen seit ewigen Zeiten. Wir hatten also einen Probeaccount für die Redaktion und dann hat es mir gut gefallen und seitdem bin ich da auch Kundin. Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Also, wie Also, lange. wenn, das kommt drauf an. Wenn du jetzt über China oder über Russland gehst, ist es ziemlich langsam. Wenn du jetzt über Deutschland oder die Niederlande gehst, ist es eigentlich super schnell. Ich habe schon versehentlich auch damit gezockt. Das merkst du kaum. Okay. Und dafür 25 €? Okay. Die können noch nicht dazu verpflichtet werden, die Daten rauszurücken? Sie haben doch keine. Ja, aber Die die haben ja. IP-Adressen und so wird ja alles nicht gelockt. Okay, stimmt, weil es noch keine Grundlage gibt, die IP-Adressen locken Die zu gab es auch müssen. noch nie. Ja, Die genau, die also Vorratsdatenspeicherung nicht. hat nur Internetprovider betroffen. Ja, genau. Ja. Kann man mal sehen, die haben gar keine so richtige Idee, wie man das am besten machen könnte. Nicht, dass wir die jetzt hier auf eine Idee bringen oder so. Ja, Privacy, anonymisieren und warum anonymisieren? Also ich muss sagen, ich finde, ich persönlich gerade finde anonymisieren für mich total Quatsch. Ja, ich mache es eigentlich auch nur gelegentlich, wenn ich irgendwelches Zeug recherchiere, wo ich denke, gut, das muss jetzt nicht jeder wissen, Ja, dann okay. mache ich es. Und Aber halt, wie es hat den zusätzlichen Vorteil, wenn ich jetzt ein VPN habe und ich gehe über ein offenes WLAN rein, wo jemand was mit will. irgendwelche Anmeldedaten oder was weiß ich, dann hat es halt den zusätzlichen Vorteil, dass ich dafür abgesichert bin. Ja, wie gesagt, das muss auch jeder selbst für sich entscheiden, was er für Daten von sich preisgeben will. Der andere sagt, ja, ich möchte absolut nicht mit meiner IP irgendwelche Seiten ansurfen oder was auch immer. Aber was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, sind halt die Profile gerade von den jungen Leuten. Die können sich auch ganz mal eben schnell mit irgendwelchen Party- oder Saufbildern in die Zukunft verbauen, weil mittlerweile eigentlich fast jeder Arbeitgeber, zumindest die größeren, gerade auch Facebook oder andere soziale Netzwerke für Recherchen nutzt, wenn man sich Wobei, jetzt. ich habe schon Personaler gehört, die gesagt haben, sie würden sich mehr Sorgen machen bei Leuten, die keine Party- und Saufbilder im Internet haben. Ja, nein, das ist. Nein, wirklich, wirklich. Ja, ich Die haben weiß, einen das stimmt. Personaler Ja, interviewt und die haben gesagt, jemand, der sowas macht, der ist halt ein normaler junger Mensch und hat halt einen netten Bekanntenkreis und das würde sie nicht stören. es ist aber, es sind wenig, die sagen, es würde sie nicht stören. Die nutzen ja gerade solche Partybilder oder halt auch diese Saufbilder, um zu sagen, ja, wenn der jetzt, sage ich mal, jedes Wochenende am Saufen ist oder auch in der Woche am Saufen ist, ist das dann für uns ein guter Mitarbeiter, der immer fit ist. Darum geht es ja Gibt es jetzt im irgendjemanden, der Endeffekt. das nicht tut? Also ich meine Ja, jetzt, außer wenn ich jedes Wochenende arbeiten muss. ich rede aber aus Erfahrung und statistischen Werten, weil ich genug Leute kenne, die deswegen schon, die gerade deswegen, weil sie solche Bilder über sich veröffentlicht haben, keinen Job bekommen haben. Oder halt, dass die hatten ein Vorstellungsgespräch, da wurden dann halt bestimmte Fragen gestellt und da kamen dann komischerweise auch die Fragen, ja, feiern Sie denn gerne Partys? Na gut, das sind natürlich Fragen, auf die man nicht Antworten braucht. Genauso wie man jetzt beim Vorstellungsgespräch, gefragt wird, möchten Sie in der Zukunft Kinder haben? Das sind Fragen, die dürfen die zukünftigen Arbeitgeber eigentlich gar nicht stellen. Wobei, da würde ich natürlich auch sagen, natürlich feiere ich gerne Partys. Das wäre ja nicht normal, wenn nicht, oder? Also ich würde auch keinen einstellen, der sagt, dass er sowas scheiße findet. Da würde ich mich ja fragen, was stimmt mit dieser Person nicht? Ja, wie gesagt, man kann es jetzt so hinterfragen, aber die Leute, die sagen, die würde es oder halt die Größe, es geht halt um die großen Firmen, wo man als Mitarbeiter eigentlich eh nur eine Nummer ist. Da ist ja der menschliche Wert mittlerweile eigentlich 0, nichts. Die nehmen halt Facebook und andere soziale Netzwerke, um zu gucken, was sie da für Leute in Zukunft einstellen, weil es einfach bequemer ist und schneller geht, anstatt da, sage ich mal, rumzutelefonieren bei welchen. Man sieht ja auf der Bewerbung auch, bei welcher Firma der schon mal war. Und die können ja schlecht bei der und der Firma anrufen und sagen, ja, hör mal, ich brauche mal ein paar Daten von dem und dem Mitarbeiter. Ja? Und da nutzen die auf jeden Fall, auch wenn jetzt wieder gesagt wird, nein, das ist halt nicht so. Da gab es ja auch schon viele, die es abgestritten haben. Die nutzen halt soziale Netzwerke, um halt an mehr Informationen zu kommen. Und bei gewissen Bildern, die man immer sich online stellt, sollte man sich ja auch nicht wundern, wenn es dann vielleicht mit der Einstellung im Job nicht klappt. Habe ich auch eigentlich mal meine schönste Geschichte erzählt, die ich da so Facebook-technisch mal mit einem Mitarbeiter hatte. Erzähl mal. Ich hatte da einen Auszubildenden gehabt und der war krank gewesen, also der hat einen Krankenschein abgegeben. Und dann hat er aber trotzdem es sich nicht nehmen lassen, auf Facebook mit Geodaten zu taggen, wo er denn gerade ist. Und hat dann auch viele lustige Sachen geschrieben, so auf dem Weg zum Friseur, jetzt gehe ich nach meiner Maus und was weiß ich nicht, was alles. Also das war schon nicht schlecht. Also man konnte dann natürlich direkt belegen, dass er diesen Krankenschein natürlich ja, ungerechtmäßig genommen hat natürlich. Und vor allem dann auch unterwegs war und Party gemacht hat. Und das ist natürlich erstens der super Fail und das ist natürlich auch total Banane. Also da muss man ja schon sagen, das ist schon fast ein bisschen nicht nur Ja, unverschämt, sondern doof. richtig. Und das wäre jetzt das nächste gewesen, worauf ich zu sprechen gekommen wäre. Es geht ja auch mittlerweile um die Krankenscheine. Na gut, aber Das. man kann sich einfach so benehmen, dass es einem nicht peinlich sein muss. Also jetzt bei so einem Kinderkram. Ja, aber für manche Arbeitgeber sind Krankenscheine kein Kinderkram und bevor die Nein, irgendwelche ich meine jetzt also als Arbeitgeber. Warum muss ich Ja. denn so unprofessionell sein und muss so eine Scheiße überhaupt machen? Also Ja, ich meine, weil. das finde ich jetzt wirklich kein interessantes Datenschutzthema, zu überlegen, wie ich den Leuten dazu helfe, dass sie ihre Arbeit schwänzen können. Das Nein, ist das, doch wieder so nein, nein, irgendwie nein, das, sinnfrei. da will ich auch keine Anleitung geben, dass jemand seine Arbeit schwänzt. Dort geht es aber auch um Daten, Bilder sind auch Daten, die man über sich veröffentlicht. Und die Leute sollen sich halt einfach nur Gedanken machen, dass sie sich quasi nicht selbst ihr eigenes Grab schaufeln, gerade wenn es um die Arbeit und so weiter angeht. Ne? Deswegen, also es war einfach nur kurz angeschnitten. Und ich finde es für mich persönlich wichtig, gerade weil ich auch so viele Fragen in letzter Zeit dazu bekommen habe. Also da ging es jetzt nicht nur um Anonymisierung durch IP-Adressen, sondern auch durch das Handling mit sozialen Netzwerken, gerade was Bildernamen und so weiter angeht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Das ist mir aber gerade entfallen. Dieses Hide My Ass, hat das mal einer von euch benutzt? Nee, sonst würden wir wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Aha, warum? Ja, Hide My Ass hat die Daten halt an Polizei und Behörden weitergegeben, gerade wo es dann um die Lunzec-Mitglieder geht, die ja verhaftet worden sind und die ja auch monatelang oder halt bei den PayPal- und Mastercard-Sachen Hide My Ass genutzt haben als Anonymisierungsdienst. Okay, das ist eine geile Nummer. Ist es Hide My Ass, war das free? Weil ich habe letzte Mal, habe ich da irgendwas gesehen, war das free und browserbasierend, kann das sein? Nee, die haben, glaube ich, auch noch Geld genommen. Ja, die haben Geld genommen. Aha. Okay. Das ist eine geile Nummer. Warum haben die das gemacht? Also ich meine, jetzt aus Profitgier oder weil die einfach nicht mal Latten am Zaun haben oder? Nö, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die AGBs da aussehen, ob da von vornherein drin stand, dass irgendwelche Daten mitgelockt werden oder auch für solche Zwecke an Behörden weitergegeben werden. Auf jeden Fall können die sich jetzt halt Jail My Ass nennen. Jail My Ass. Alles geil. Oh, das ist eine gute Nummer. Ja, also Dude schreibt gerade, also Hide My Ass hat in der TOS stehen, dass sie halt die Daten weitergeben. Ja, genau, das meinte ich. Ja, aber das ist ja dann... Ja, es gibt halt leider einige Leute, die sich halt AGBs oder TOS halt einfach nicht durchlesen. Da wird er runtergescrollt bis akzeptieren und dann ist gut. Ja, das kann ich also bei vielen Sachen auch verstehen, aber vielleicht, wenn man jetzt irgendwie sowas Kritisches vorhat, sollte man es doch besser lesen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja wirklich eine geile Abzockemasche wieder. Ich mache einfach einen Pseudo-Proxy oder erzähle, ich habe hier so einen Anonymisierungsdienst, schreibe in den Terms of Services rein, hier, nö, ich gebe die Daten aber trotzdem weiter und lache mich dann kaputt oder was? Nein, das ist einfach ganz normal. Die sagen einfach, sie halten sich an geltendes Recht. Das kann man zwar moralisch ablehnen, aber so an sich rechtlich gibt es da überhaupt nichts zu beanstanden. Das sind einfach Leute, die sagen, wir wollen den Leuten Anonymität bieten, die das vielleicht wirklich nur machen, damit irgendwelche Firmen nicht ihre Daten abgreifen oder so. Aber sie wollen halt den Leuten keine Möglichkeit geben, darüber Straftaten zu begehen. Da kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich und es ist auch gar nicht so verwerflich in dem Sinne, wenn man jetzt mal von der gültigen Rechtslage ausgeht. Ja, richtig. Man sollte auch gewisse Firmen verstehen, die halt von vornherein halt sagen, wenn Straftaten begangen werden, dass wir damit Behörden zusammenarbeiten. Immerhin kostet denen das ja auch viel Administration, Zeit und Geld, wenn da jetzt ständig irgendwelche Behörden auf der Matte stehen und irgendwelche Server halt konfiszieren möchten, ne? Na, okay. Na, ich find's trotzdem irgendwie Abzocke. Ich finde das nicht nett. Ja, nett brauchst du es ja auch nicht finden, aber es ist jetzt in dem Sinne weder ungewöhnlich noch verwerflich. Ich meine, wenn ich jetzt sowas vorhab, dann muss ich einfach einen Dienst nehmen, der andere Bedingungen hat, ganz einfach. Und übrigens schreiben die alle rein, dass ihre Services nicht dafür da sind, Straftaten drüber zu begehen. Nur bei einigen kannst du es halt trotzdem nicht nachweisen, weil sie halt ausdrücklich nichts loggen. Ja, okay, das kann ich ja nachvollziehen. Ich meine, ich kann ja schon nachvollziehen, dass die halt sagen, dass die nicht wollen, dass darüber Straftaten begangen werden. Aber wenn ich halt sage, ich habe einen Anonymisierungsdienst und logge doch mit und gebe dann die Daten auch weiter, dann kann ich mir... Dann ist es trotzdem ein Anonymisierungsdienst, weil einfach die Firmen oder die Websites oder was jetzt alles loggt, die Daten halt nicht bekommen. Ja, richtig. Und man sollte auch nicht Anonymisierung damit verwechseln, dass man das, dass man das quasi als... dass man das dafür nehmen kann, um eine Straftat zu begehen. Anonymisierung ist halt nicht gleich Straftat, also halt anonym eine Straftat zu begehen, ne? Nein, aber das wird ja dann immer natürlich argumentiert. Dann wird natürlich gesagt, okay, warum willst du anonym sein, wenn du nichts zu verbergen hast und total sauber da im Netz unterwegs bist, brauchst du auch keinen Anonymisierungsdienst. Ja, wegen der Datensammler halt. Ihr habt doch davon angefangen, dass irgendwelche Daten gesammelt werden von irgendwelchen Firmen oder dass Profile erstellt werden. Ja, genau, da geht es halt um das Data Mining, was du halt durch solche Anonymisierungsdienste mehr oder weniger aushebeln kannst, weil die halt, wie gesagt, nicht an deine echte IP kommen, nicht an deinen echten Referer und was es da alles noch so gibt, ne? Ja, ich bin empört. Ja, wie sagt die echte Demokratie jetzt, empört euch, ne? Genau, empört euch. Ah, was für ein dämlicher Slogan, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist auch eine dämliche Vereinigung. Ja, genauso wie ATTAC. Das ist... Wieso ist ATTAC dämlich? Ja, die sind alle dämlich. Okay, wenn du es sagst. Ich mag ATTAC aber auch nicht. Ja, das sind, wie gesagt, was hast du gesagt? Das ist der Aldi unter den Weltverbesserern, ne? Genau, ich habe gesagt, ATTAC ist das Aldi unter den Weltverbesserern. Und das ist ja wirklich so. Das ist halt so. Also ich mag ATTAC nicht, aber das hat andere Gründe. Also ATTAC ist auch wieder schwer zu definieren, weil ATTAC ist ja mindestens genauso schwer zu greifen wie... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann ATTAC jetzt nicht über einen Kamm scheren. Da sind mit Sicherheit gute Leute dabei. Also es gibt sehr gute ATTAC-Aktivisten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber irgendwie fehlt mir bei ATTAC so, ich weiß nicht, die Message irgendwo. Ja, Also richtig. irgendwie fehlt mir da so die, ich verstehe ATTAC halt nicht. Ja, ich meine, die mögen zwar viele Leute auf die Straße bringen oder auch gute Anmeldungen, was Demos betrifft, machen, aber sie haben einfach nicht das Potenzial, online was zu reißen. Und da wir ja im Online-Zeit, im Computer- und Online-Internet-Zeitalter sind, sollte man sich da eigentlich schon ein bisschen mehr präsentieren als. Das ist eigentlich Quatsch. Warum soll Nö, es finde ich nicht Gruppen nicht. für Online und Gruppen für Offline geben? Ich finde die Leute viel schlimmer eigentlich, die nur im Internet was reißen. Und übrigens, MoreFox, ich mag die eigentlich schon ganz gerne. Sind jetzt, also in vielen Punkten sind wir nicht einer Meinung, aber ich finde die okay. Weil Attac hat tausende von Domains oder halt auch irgendwelche Pets, keine Ahnung was, aber wie gesagt, wenn die noch online mit dazu beziehen würden, dann würde ich halt meinen Respekt aussprechen, wenn die online und offline was bewegen können, so wie es halt andere Kollektive machen, ohne jetzt mit meiner eigenen Meinung darüber zu reden. Anonymous hat aber auch ewig gebraucht, bis sie offline was auf die Reihe bekommen haben, eigentlich, oder? Ja, gut, nee, mit gegen Nö. Scientology jetzt nicht unbedingt, aber Es jetzt die hat ja politischen offline. Sachen jetzt nicht. Es hat ja offline mehr oder weniger angefangen 2008 mit Schanalogie. Wie gesagt, und wenn jetzt diese Occupy-Geschichten weiterlaufen, wird es auch offline immer besser und größer werden. Aber das steckt alles, wie gesagt, noch in Kinderschuhen und wir haben ja alle keine Kristallkugel auf dem Tisch stehen. Ne? Deswegen, solche Themen sind halt immer zu groß spekulativ, meiner Meinung nach. Man, der eine sagt so, der andere sagt Ja, so. aber ich finde jetzt nicht, dass jede Organisation unbedingt auch was im Internet machen muss. Das schadet zwar nicht, aber ich meine, wir leben immer noch in der realen Welt. Das Internet finde ich sehr wichtig als Kommunikations- und als Informationsmedium. Aber ich Ja, finde jetzt nicht, dass richtig. aller Aktivismus gleichzeitig auch online stattfinden Nein, muss. das ist Nein, richtig. nein, das meine ich ja nicht. Ich rede ja von Kommunikation und Information. Und im Internet kann man die Information einfach breiter streuen. Und gerade wenn es um Demonstrationen geht, kann man die Leute im Internet viel größer erreichen. Da wird vielleicht auch der eine, der vielleicht noch gar nichts von der Demo gehört hat, im Internet lesen, dass er da hingehen kann um die Uhrzeit und dass sich die Aktivisten oder die Demonstranten halt dort und dort treffen. Ne? Also das war halt so meine Andeutung Naja, darauf. dafür ist aber die Mobilisierung von denen eigentlich immer recht erfolgreich. Ja, muss man sagen. Also mein Respekt für Occupy Frankfurt, als ATTAC es geschafft hat, dann 10.000 Menschen auf die Straße zu bringen. Das ist gut, alles gar keine Frage. Es war auch sehr gut durchorganisiert und die hatten auch hervorragende Ordner und Einweiser. Das war alles wirklich gut. Also da kann ich gegen ATTAC überhaupt gar nichts sagen. Die Aktivisten sind wirklich, da sind gute Leute bei. Nur es sind aber auch mindestens genauso viele, wo ich jetzt sage, okay, die mag ich persönlich nicht. Also das fängt halt hier an mit Oscar Lafontaine zum Beispiel, wo ich jetzt sage, den mag ich einfach persönlich gar nicht. Und den finde ich auch total, ja, den finde ich total Quatsch und Fail, weil der ist halt nicht Ja gut, bei. aber ich meine, wenn du jetzt jede Gruppe scheiße findest, die irgendwie eine normale Arschlochquote von sagen wir 5% hat, dann müsstest du jede Gruppe scheiße finden. Ja gut, aber die Arschlochquote hängt halt bei vielen Organisationen sehr hoch, ne? Ja, Und je, ATTAC hat mehr als ja. 5% Arschlochquote. Zeitgeist Das hat glaube ich nicht, du 100% kennst vermutlich zu Arschlochquote. wenig. Ja, Zeitgeist habe ich ja auch gar nichts zugesagt. Nee, aber da wollte ich Bei nur mal sagen, ATTAC dass die bin ich mir da nicht so 100% da. sicher. Ich Ja, musste ja. Zeitgeist noch einbauen. Das musste ich gerade tun, weil. Ja, da rufen wir einfach mal die Ghostbusters an. Ja, genau. Ich habe nämlich fest vorgenommen, in jedem Podcast so viel wie möglich über Zeitgeist zu lästern. Egal an welcher Stelle, wo es passt. Und die Arschlochquote bei Zeitgeist ist halt wirklich bei, ich würde sagen, gute 100%. Und bei den Hier, Mitläufern, da kann man ja was noch abholen, aber. falls die Zeitgeister zuhören, ne, ich habe hier was. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Einfach expecten, einfach expecten. Ja, das könnte interessant werden. Es könnte interessant werden, das mit den Ghostbusters. Habe ich nur so am Rand von gehört. Machen wir eine ganz kleine Pinkelpause für die kleinen Ponys unter uns. Ja, von mir aus, dann kann ich auch mal was trinken gehen. Ich habe schon, keine Ahnung, mein Mund fühlt sich schon an, keine Ahnung, wie eine Sahara oder so vom ganzen Reden hier. Dann machen wir doch mal eine ganz kleine Pinkelpause für alle Ponys im Chat und für alle Ponys an den Empfangsgeräten. Ich nehme uns mal ganz kurz runter. Wir sind so in so 10 Minuten, Viertelstunde wieder da. Ja, sagen wir 10 Minuten. Wir wollen ja die Okay. Hörer nicht lange warten lassen. So, theoretisch und praktisch könnte es sein, dass wir wieder da sind. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, klingt gut. Wir wurden gerade etwas geschältet, dass wir nicht. Gescholten heißt das. Bei uns sagt man geschältet. Gescholten ist bei uns, wenn man Fisch ausnimmt. Okay. Wegen Ja, das Scholle. weiß ich nicht. Ich esse nicht so gerne Fisch. Ich auch nicht. Ich mag Fisch auch nicht. Fisch ist so das einzige Gemüse, was ich nicht leiden kann. Gemüse ist klar. Wir wurden gerade ein wenig gefischt dafür, dass wir niveauvoller und sachorientierter diskutieren sollten. Wer sagt denn sowas? Das sagte der Bankster. Niveauvoller und sachorientierter. Ja, wir sind hier nicht bei IKTV, nur mal so als kleine Info. Hier wird locker geredet und die Leute, die Ist sollen er sich auf. das? Ist er der, der alle IKTV-Folgen schaut? Ja, der ist das. Geil, geil, das ist super, den brauche ich nachher mal. Nalo Bankstar, wenn du gleich hier einmal kurz Zeit hast, schreib mich bitte einmal hier im, wie auch immer das heißt, an, weil da brauche ich dann einmal so ein paar Infos, denn ich suche bestimmte IKTV-Folgen, wo du mir bestimmt sagen kannst, welche das sind, wenn ich dir Stichwörter nenne. Das würde mich total über alle Maßen freuen, weil, ja. Ich habe nämlich gestern schon mit Why We Fight gesprochen und wir wussten nicht mehr, wer es ist, aber er ist das hier. Er ist das. Ja, er wollte nur ins Radio, deswegen hat er das gesagt. Hat Ja, er er geschafft. wollte ein bisschen vom Kuchen hier abhaben, ne? Aber kein Problem. Ja, das ist okay. Dafür kann er mich ja dann auch hier mit Informationen gleich. Ja, genau, Hör auf mit Query. Kuchen, sonst kriege ich schon wieder Hunger. Man hat mir gesagt, es gäbe heute Kekse, aber irgendwie hat das auch nicht gestimmt. Hättest du was gesagt, hätte ich welche gebacken, aber gut. Ja, das machen wir nächstes Mal. Ja, wir sind irgendwie wieder zurück und wir waren beim Thema, warum Anonymisierungsdienste und wo da wirklich der echte Mehrnutzen ist, stehen geblieben. Für mich selber als normaler Surfer, ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, warum ich so einen Anonymisierungsdienst vielleicht auch wirklich benutzen sollte. Also um halt einfach so zu surfen. Das ist mir nicht Also so ganz klar. ich finde es ehrlich gesagt, wenn man wirklich einfach nur surft und wenn man nichts Kritisches macht, auch übertrieben. Man kann zwar diese Profile von bestimmten Firmen hat man vielleicht, aber ich persönlich fände das jetzt nicht so schlimm. Ich würde einfach die Ja. Cookie-Einstellungen entsprechend setzen, dass nicht ganz so viel Tracking-Zeug auf meinen Rechner kommt und ansonsten würde ich das auch ein bisschen lockerer sehen. Ich finde jetzt diese Anonymisierungsdienste auch nur wichtig für Leute, die sich wirklich mit kritischen Themen befassen. Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder, der mich jetzt angeschrieben hat und dazu Fragen hatte, kriminelle Sachen machen will. Ja, ich habe es halt jetzt nur angeschlagen, weil ich halt in den letzten 4 Tagen ziemlich viel Zuschriften deswegen bekommen habe, sogar öffentlich auf Twitter. Ja, ich kann das schon verstehen, weil irgendwo hat ja bestimmt jeder eine gewisse Art von Paranoia, aus welchen Gründen auch immer. Der Vorsatz, dass man damit was Kriminelles unternehmen möchte, der ist ja nicht wahr. Also nur weil ich Ich meine jetzt jetzt ein. ausdrücklich nichts Kriminelles. Ich meine nur vielleicht Themen, die ein bisschen sensibel sind. Ja, okay, aber auch da glaube ich ja, dass jetzt so ein normaler User, na, ich glaube, der braucht das jetzt nicht unbedingt. Also ich Nein, möchte jetzt nein, nicht nein, das Menschen finde ich da auch nicht. Also paranoid jemand, der im machen. Internet nur irgendwelche Browser-Games zockt oder vielleicht irgendwie wirklich nur mit harmlosen Sachen auf diesen Social Networks vertreten ist oder der in irgendwelche Foren reinschreibt, welche Musik er gut findet. Keine Ahnung, ich finde auch nicht, dass man dafür einen Anonymisierungsdienst nutzen muss. Juppie. Ich Aber. hab übrigens von den TechSam, da nochmal danke, habe ich übrigens ein nettes YouTube-Video bekommen, wo zum Thema Anonymisierung hilfreiche Links drinstehen in der Videodescription. Ich poste das einfach mal hier im Channel rein. Ja, und der hat uns auch nochmal etwas, das verlinken wir dann später in den Shownotes. Da hatte er etwas zum Karteithema hat er noch was beigetragen. Das würden wir dann auch in den Shownotes nochmal nachlinken. Danke, Texan. Ja, gibt es noch was zum Thema Anonymisieren und Pro, Contra und weiß der Schinder was? Ja, also wie gesagt, das sollte jetzt hier nicht eine paranoide Sendung werden. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil ich halt gefragt worden bin. Und jeder muss letztendlich selbst für sich entscheiden, ob er sich anonymisieren will oder ob er es nicht tut, ne? Es gibt halt Leute, die sagen, ja, die Homepage, die ich besurfe, soll halt auch nicht meine richtige IP sehen. Ich würde mich trotzdem gerne anonymisieren. Und der andere sagt, ja, wie Annika schon richtig gesagt hat, ich spiele ja nur Browser-Games oder nutze ab und zu mein soziales Netzwerk. Da ist das natürlich auch ein bisschen zu paranoid, wenn man da jetzt sagen würde, ja, ich muss mich da mit irgendwelchen mit irgendwelchen Proxys oder keine Ahnung was anonymisieren. Ne? Aber der eine Mensch ist so, der andere ist halt so. Ich wollte es halt nur ansprechen, um eventuell ein bisschen aufzuklären und eine kleine Hilfestellung zu geben, damit ich jetzt nicht damit ich jetzt nicht nach der Sendung wieder irgendwie 1000 DMs oder keine Ahnung was bekomme, dass die Leute halt gerne wissen möchten, wie man sich anonymisiert. Das ist auch völlig, ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Das kann ich schon irgendwo alles verstehen. Nur ich finde auch gut, dass wir dann halt die Paranoia wegnehmen. Ja. Das ist ja auch auf ihre Art und Weise wichtig. Ja, meiner Meinung nach, wenn man zu viel Paranoia hat, hat man auch immer so einen gewissen Druck im Nacken. Ne? Und keine Ahnung, gesunde Paranoia ist. Ja, da macht man sich das Leben auch teilweise unnötig schwer. Man muss einfach unterscheiden, was wirklich wichtig ist und was nicht. Wenn man jetzt wirklich versucht, jeden Blödsinn geheim zu halten. Ich meine, man muss ja auch überlegen, wie groß ist das Risiko, dass jemand wirklich rauskriegt, wer jetzt hinter dieser IP steckt. Letztendlich, wem jetzt welche IP-Adresse zuzuordnen ist, das weiß ja erstmal auch nur der Provider und der gibt es nur an die Behörden raus. Und richtig, von daher, also wie gesagt, wenn ich jetzt im Internet wirklich nur unkritische Sachen mache, ist das Risiko einfach viel, viel zu gering. Also mir ging es da jetzt auch explizit um das Data Mining, wo ja die IP-Adresse auch eine große Rolle spielt, aus welchem natürlich Land du kommst. Ne? Wobei, wie gesagt, man kann auch einfach gucken, dass man diese Tracking-Cookies blockiert bei sich auf dem Rechner. Und dann ist das auch schon nicht mehr ganz so kritisch, diesen Data Mining-Geschichten. Und einiges finde ich jetzt auch persönlich nicht so dramatisch. Ich meine, ich kriege dann auch dauernd irgendwelche lustige Werbung von irgendwelchem Zeug, was ich gerade gekauft habe, was ich ja sowieso schon total unsinnig finde. Ich meine, ich kaufe mir irgendwas, was relativ teuer ist und was man sowieso bloß einmal in 10 Jahren kauft und dann kriege ich immer Werbung für genau diesen Artikel, als ob ich den dann auch mal kaufen würde. Irgendwie ist das eigentlich relativ dumm. Also, das stimmt, das ist totaler Bullshit. Aber ich finde, viel süßer ist eigentlich dieses Amazon, wir haben für dich genau den richtigen Artikel. Ja, weil... haben sie aber auch meistens. Also ich meine, bei Amazon, das ist zwar eigentlich, ich finde das auch manchmal ein bisschen spooky, wenn ich jetzt sehe, wie was, hast du jetzt so subversive Bücher gekauft, dass sie dir noch subversivere Bücher vorschlagen. Hm. Aber ansonsten finden sie wirklich öfter mal Zeug, wo ich dann denke, ja, hast du auch Bock drauf, kannst du nächsten Monat mal lesen. Also ich persönlich finde das gar nicht so blöd. Ja, aber das finden die bei mir nicht mehr, weil ich ja strategisch da halt die allerschönsten Sachen eintippe, die sich da für mich auftun würden. Ja, das kannst du ja machen, aber ich persönlich finde, dass das in dem Fall für mich persönlich als Nutzerin durchaus einen Sinn hat. Ja, als Nutzer ist es cool, aber es ist halt nicht cool, dass es jedem angezeigt wird. Das ist halt schon wieder weniger cool. Ja, das kommt drauf an. Wenn das einen natürlich stört, dass das mit den persönlichen Daten verknüpft wird, ist es klar. Ich wollte nur sagen, manchmal sind diese Sachen auch nicht schlecht, weil man dann statt irgendwelcher Werbung wenigstens noch welche kriegt von Firmen, wo man grundsätzlich sagen würde, okay. Oder wie gesagt, bei Amazon finde ich, das hat auch durchaus einen Sinn und Zweck jetzt für mich als Kundin. Weil, wie gesagt, die schlagen mir öfter mal Zeug vor, wo ich denke, gute Idee, das lese ich jetzt mal. Okay. Ja, deswegen machen die das ja, glaube ich. Ja, natürlich. Aber das ist auch in Ordnung. Da haben die was von und ich auch. Okay. Ja. Ich würde einmal ganz kurz überleiten und würde eine Lanze für den Dude brechen wollen, weil es gibt da ja, also ich werde die Geschichte jetzt nicht erzählen, das mache ich nicht, aber das kann der Dude dann selber schreiben, wenn er es halt schreiben möchte. Aber eins ist ganz klar, also eins muss völlig klargestellt sein, auch wenn das jetzt der falsche Podcast ist an der Stelle, aber trotzdem muss ich das klarstellen, wer wirklich davon ausgeht, dass der Dude ein Nazi ist oder ein Volksverhetzer oder so, der ist einfach nur dumm. Wenn der Dude Nazi und Volksverhetzer ist, dann ist auch Walter Mörs Nazi und Volksverhetzer, weil er kokettiert ja genauso mit Hitler. Meiner Meinung nach übertreibt der Dude das manchmal ein bisschen hier mit dem Rumhitlern, ja, aber in Summe ist er kein Nazi und kein Volksverhetzer. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ja, vor allen Dingen, wer schon ein bisschen länger dabei ist und zum Thema Trolling sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass es einfach nur Rumtrollen ist und es gibt gewisse Sachen, die sollte man einfach nicht ernst nehmen. Aber in Österreich läuft das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich finde sowas einfach kindisch, wenn man glaubt, mit sowas provozieren zu müssen, aber deshalb ist dann auch jemand noch lange kein Nazi. Ja, absolut. Absolut. Das ist, also ich weiß, dass sich da mit Sicherheit einige Probleme aufgetan haben, das weiß ich. Das ist alles bekannt, die Geschichte. Aber da, vielleicht hilft es ihm jetzt darum, die Geschichte ein bisschen aufzuklären oder irgendwas in der Art da erwirken zu können, dass man halt ganz klar sagt, das ist eben nicht so. Und wie gesagt, ja, rumhitlern, genau, das habe ich gesagt, ja. Nur weil er ein bisschen rumhitlert, ist das noch lange überhaupt gar kein Grund, da solche Schlüsse zu ziehen oder irgendwelche negativen Konsequenzen für. Nee, da müssen die schon andere irgendwie am Arsch kriegen, die es halt wirklich ernst meinen. So, und das, so, genug der Dude-Klarstellung. Mein Thema nennt sich, heute nennt es sich Dumpster Diving, also nennt es sich Dumpster Diving. Und zwar ist das das zielgerichtete Durchsuchen von Mülltonnen nach irgendwelchen sensiblen Daten, beziehungsweise, Sehr schönes Thema, ja. Da habe ich bei Kevin Mitnick von gelesen. Ja, ich zwischendurch informiere ich mich auch ein bisschen als Verbraucher. Und aber das gefunden, weil ich das erstens total spooky finde und zweitens aber auch irgendwie, ich weiß nicht, also das macht eine richtige Paranoia, ehrlich gesagt. Ja. Nö, bei mir eigentlich nicht, weil ich das meiste wichtige Zeug mittlerweile eh elektronisch habe. Ja, aber du bekommst ja auch mit Sicherheit Offline-Post. Also, ganz selten, ganz selten. Und wenn, ist es meistens Werbung. Echt? Okay. Ja. Okay, ja. Okay. Okay. Weil meine Bank zum Beispiel schickt alles nur noch Online-Kontoauszüge und Zeugs. Okay. Ja, richtig, bloß halt alles digital zu halten, ist meiner Meinung nach auch nicht immer so gut, weil gewisse Unterlagen sollte man schon haben. Ich bin mit Zetteln sowieso hoffnungslos, ich verliere immer alles. Alles, also was auf Papier ist, verliere ich. Ich kann zu dem Thema halt in der Hinsicht was sagen, dass ich sogar Leute kenne, die da mal ziemlich übel, denen mal da ziemlich übel mitgespielt worden sind. Gut, die waren auch in dem Fall selber schuld, dass sie gewisse Dinge weggeschmissen haben und die nicht geschreddert haben, weil ein Schredder kann da eigentlich schon wahre Wunder bewirken. Man kann zwar auch rekonstruieren, wenn jetzt wieder jemand meckern sollte, aber da wird es wenig Leute geben, die sich die Mühe machen. Ich weiß nicht, waren das Kontoauszüge oder allgemeinen Brief von der Bank. Auf jeden Fall standen da halt Daten drauf, wie Geburtsdatum und so weiter. Das haben halt irgendwelche Leute aus der Mülltonne gefischt von den Leuten, die ich kenne. Und dann wurde, war das die Postbank? Ja, lassen wir den Banknamen einfach mal weg. Auf jeden Fall wurde da dann aufgrund des Geburtsdatums und durch das Wissen der Kontonummer und halt auch Name, Vorname und so weiter, wurde da ein Visa-Kredit auf den Namen aufgenommen. Und das ist heutzutage einfacher, als man denkt. Also das wird auch nicht wirklich abgesegnet oder so, weil man ja auch die Visa-Kredite online beantragen kann. Damit muss man muss ja nicht zur Bank gehen und sein Perso davor zeigen. Und dann haben sich die Leute gewundert, die da ihren Müll entsorgt haben, dass die auf einmal minus 10.000 Euro im Visa-Kredit standen. Ich habe da eine andere Real-Life-Geschichte, die ich eigentlich an einer anderen Stelle verpodcasten wollte, aber das ganze Thema ist jetzt so weit, dass ich das nicht mehr verpodcasten möchte, weil das schon wirklich eine ganz spookige Geschichte ist. Deswegen umreiße ich auch nur den Rahmen. Also ein Kollege hat den Fehler begangen und seine EC-Karte in den Mülleimer geworfen und hat sie aber nur, dass sie 2-3 Mal durchgeschnitten gewesen sein oder ähnliches, und hat sie dann halt entsorgt. Das ist etwas länger schon her. Daraus ist mittlerweile erwachsen, dass sein Konto komplett gesperrt und gepfändet ist und er 100.000 Euro über einen Kredit in, ich weiß nicht mehr genau, in irgendeinem anderen Land auf jeden Fall am Laufen hat, die bei einer Frankfurter Kreditgesellschaft einen Kredit aufgenommen haben im Wert von 100.000 Euro. Aber wie kommt das, dass die alte Karte nicht gesperrt war? Ich glaube, das ist völlig egal, ob die alte Karte dabei gesperrt ist. Ich glaube, die werden das Ding wahrscheinlich ausgelesen haben und werden die wichtigen Informationen, die kriegen konnten, benutzt haben. Ich glaube, dass die Karte an sich wahrscheinlich Daten enthält, die für diese Leute, die das betreiben, immens wichtig sind. Das glaube ich jetzt mal einfach. Auch wenn die Karte gesperrt ist, die Daten, die sind ja trotzdem noch die sind ja trotzdem noch im Magnetstreifen oder auf dem Chip drin, der auf der Karte ist. Und die kann man, wenn man sich ein bisschen mit Carding, also mit dem Thema Carding auskennt, kann man solche Sachen ganz leicht abschöpfen, selbst wenn die Karte gesperrt ist. Man müsste die Karte quasi zerstören oder den Magnetstreifen zerstören, damit man da wirklich keine Daten mehr drauf hat. Ja. In die Mikrowelle tun, oder? Ja, richtig, Mikrowelle zum Beispiel, dann wäre es Also ich meine, ich weiß es jetzt nicht, meine letzte ist sowieso eingezogen worden, aber ja, nicht wie sich's jetzt anhört, sondern die Bank hat die alten Karten alle eingezogen und hat neue ausgeteilt, also der weil die halt ein sichereres System umgestellt haben. Der Def 0 schreibt gerade Magnet, also Magnet ja, ist klar, halt... Ja, das geht auch. Nein, Magnet ist ein absoluter Hoax. Selbst wenn man eine Festplatte oder halt andere Sachen unter einem Magneten klemmt, der Autos in die Müllpresse stemmt, bleiben die Daten trotzdem drauf erhalten. Das wurde... Echt? Das wusste ich das noch nicht. Kam auch schon mehrmals im Fernsehen. Und ich habe es selber auch schon probiert. Also ich habe mal damals aus Realschule, jetzt mache ich mich hier selber wieder kriminell, da habe ich einen etwas stärkeren Magneten mitgehen lassen. Gut, da war ich noch jung. Und habe damit versucht, von der Kassette, die diese Magnetsachen, die da in der Kassette drin sind, in einer normalen Hörtape-Kassette, habe ich versucht, damit zu löschen. Das ging aber auch nicht. Ja, ist natürlich schon ein bisschen blöde. Und also natürlich sollte man auf jeden Fall seine EC-Karte mit Sicherheit häckseln und ich würde die auch an verschiedenen Tagen in verschiedenen Mülltonnen wahrscheinlich entsorgen oder so oder was auch immer tun oder die halt wirklich in der Mikrowelle reindonnern. Das Problem ist, dass die anhand dieser... Oder man behält sie einfach. Oder man behält sie einfach. Das ist die anhand dieser Liegt sie Karte. irgendwo in der Ecke? Ist ja egal, ist ja nicht so, als würde die, wer weiß, was Platz brauchen. Ja Ja, gut, wenn bei dir richtig. eingebrochen wird, ist natürlich auch ein bisschen blöde dann, ne? Wenn bei mir eingebrochen wird, können sie aber auch meine aktuelle Karte klauen. Ja. Aber je mehr die haben, desto schlimmer wird es ja. Weil die haben aufgrund dieser Datensätze, die die jetzt hatten, seine Identität schon mehrfach, ja, wie soll man es nennen, schon mehrfach geklont und haben jetzt auch schon Personalausweise im Ausland verteilt mit seinem Namen. Und das ist schon richtig abgefahren. Also da erwächst gerade eine ganz große Geschichte, die ich jetzt natürlich nicht noch tiefer vertiefen kann, weil klar, ist gerade ein laufendes Verfahren, aber es ist schon richtig abgefahren. Also schon eine ganz, ganz krasse Nummer. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch, dann gibt es auch noch dieses Dumbcrawling, was Firmen untereinander machen, dass die halt gegenseitig, gerade die Konkurrenten, dass sie untereinander halt die Altpapiertonnen oder die Mülltonnen halt gegenseitig untersuchen, um da halt an firmeninterne Geheimnisse zu kommen. Das ist ja auch ein ziemlich bekanntes Thema eigentlich. Ja, wobei das Ganze ja so weit geht, dass es wirklich zielgerichtet Leute gibt, die immer die gleiche Mülltonne okkupieren und dann halt wirklich sich ein komplettes Muster nachbasteln von der Person, die da halt, Okkupieren. ja, Geil. die dann halt wirklich ein komplettes Muster von der Person nachbasteln. Und wenn du das halt über ein Jahr betreibst, gerade die Altpapiertonne oder die, was weiß ich was, Tonne, dann hast du irgendwann echt eine riesige Chance, einen Menschen komplett seine Identität irgendwo, ja, abzugraben. Ja, Nenne ich es das mal. ist, das ist richtig. Man braucht auch, um eine Identität zu fälschen oder halt zu übernehmen, braucht man auch nicht gerade viele Daten. Das geht halt leichter, als man denkt, ne? Deswegen kann ich halt immer nur an Datenschutz, egal ob es jetzt offline ist mit irgendwelchen Mülltonnen oder online mit irgendwelchen persönlichen Daten, kann ich halt immer nur daran appellieren, dass man wissen sollte, was man selber tut mit seinen Daten, ne? Also. Ja, wenn ich schon immer höre, wie manche Leute sagen, ja, das sind doch einfach nur Daten, damit kann doch eh keiner was anfangen. Oder ja, was wollen irgendwelche Hacker oder Cracker auf meinem Rechner? Ja, ich kann mir da immer nur die Hand ins Gesicht schlagen, wenn ich sowas höre. Ja, das stimmt schon. Was es natürlich komischerweise nicht gibt, ja, das hat mich auch sehr gewundert, es gibt keine, es ist kein Straftatbestand, erstmal an andere Leute Mülltonnen dran zu gehen und die Sachen da rauszufischen. Das ist kein Straftatbestand. Das hat mich ein bisschen gewundert, wenn ich da so durchsucht habe und alles. Es gibt aber, angeblich sei es so, dass wenn man, es kommt auf den Müll an, wo er steht. Genau, das war das Absurde. Es kommt auf den Müll an, wo er steht. Steht er an einer vorgezogenen Mülltonne, welche halt zum Abtransport gedacht ist, ist es kein Diebstahl. Steht es an einer Mülltonne, die nicht für den Abtransport gedacht ist, also halt noch nicht zur Müllzeit sozusagen, dann wäre es Diebstahl. Allein das finde ich schon mehr als merkwürdig irgendwo. Ja? Der Witz ist, dass wenn ich Daten daraus stehle, erfülle ich überhaupt gar keinen Straftatbestand. Es wäre was anderes, wenn ich jetzt digitale Daten stehlen würde, dann wäre ich sofort hier der Superverbrecher. Ja? Und wenn ich halt mir wirklich da so einen Kontoauszug rausfische, dann passiert mir halt, wenn Müllzeit ist, gar nichts. Und das ist, finde ich, einen absoluten Witz. Also der ist auch nicht mehr nachvollziehbar für mich. Ja, das sind halt die sogenannten Grauzonen in unseren Gesetzen. Ja, aber das ist noch nicht mal meine Grauzone. Das ist ja schon mal wirklich ein absoluter, das ist ein absoluter Witz. Also Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Das ist wirklich ein Witz. das ist ein absoluter Witz. Außerdem ist es auch so, dass wenn ich weggeworfenes Essen stehle aus einer Mülltonne, dass das auch wieder eine Straftat ist. Was auch sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja, das war schon mein Thema. Ein kurzes. Ich habe ein kurzes Thema Ja, noch. aber ein sehr schönes Thema, weil das mit dem Visa-Kredit noch gar nicht so lange her ist von den Leuten, die ich kenne. Ja, das ist eine absolute, ja, weiß ich nicht, ein absolutes Datenleck, würde ich das mal nennen. Die Mülltonne als Datenleck. Ja, ne, und die Mülltonne ist sogar unverschlüsselt. Da brauchst du kein Passwort oder da brauchst du nichts rumcracken. Da greifst du einfach rein und fertig. Ja gut, das Passwort ist ja eh immer Schwertfisch. Ja, richtig. Das Passwort ist immer Schwertfisch, Gott, Sex oder Liebe. Ne? Wissen wir ja alle. Nein, es Oder? ist Admin. Kevin Mitnick sagt, das Passwort, was man als erstes ausprobieren soll, ist immer Admin. Ne, das erste ist doch Passwort, oder? Das ist auf jeden Fall sehr beliebt. Ja, ich weiß jetzt Passwort auf mindestens 6 verschiedenen Sprachen, seit ich mal einer Konferenz halt auf der besagten DeepSec auch einen Vortrag zum Thema Passwort-Hacking mitgemacht habe. Es ist wirklich so, in fast jeder Sprache nehmen Leute das Wort Passwort als Passwort. Ich weiß jetzt, was Passwort auf Finnisch heißt und so. Ja, also dass Admin ganz oben steht bei den Dictionaries, die man halt Ja, so also kann. Kevin Mitnick sagt, das ist meistens Admin, weil das teilweise auch von Firmen oder weil das als Default auch vergeben wird. Bei meinem Router war es, glaube ich, auch das Default-Passwort. Was aber nicht viel nützt, weil man da halt irgendwie in dem Netz erst drin sein müsste. Ja, außerdem werden die Router, das hatten wir ja schon mal das Thema hier zuletzt, die Router, die werden ja von Haus aus nicht so ausgeliefert, dass du übers Internet Remote-Zugriff drauf hast. Ja, sag ich ja, da müsste man in dem Netz halt drin sein. Genau, das geht dann entweder nur über WLAN oder wenn du halt direkt dich mit dem Kabel dran anklingst. Der Bankster beschwert sich gerade, dass wir so oft Kevin Mitnick sagen und nicht sagen, wer das ist. Der beschwert sich gerade. Ja, das war halt ein recht bekannter Hacker in den 1980er Jahren, der sich spezialisiert hat auf Social Engineering. Und dann hat er auch deswegen, weil er halt auch Betrug und sowas begangen hat, eine Haftstrafe verbüßt, die eigentlich sehr unverhältnismäßig war, weil damals die totale Panik regierte. Die hatten alle Hackerfilme gesehen und dachten, er könnte wer weiß was machen, was er eigentlich gar nicht konnte. Und wie gesagt, er ist spezialisiert auf diese Social Engineering-Geschichten und so und hat darüber mittlerweile auch viele Bücher geschrieben. Ja, da gibt es auch einen kleinen Film drüber, der nennt sich Hackers 2 Operation Takedown. Oh, ja, genau. Wobei das, glaube ich, nicht wirklich viel mit Hackers, mit dem Film zu tun hat. Das ist auch ein bisschen unglücklich gewählt, der Name. Ja, ich bin davon auch damals ausgegangen, wow, Hackers 2, ne, der erste Hackers-Film mit Angelina Jolie. Der erste Hackers-Film war total scheiße. Aber da hat Angelina Jolie mitgespielt. Weißt du, die ist hässlich. Ach nein, also es ist eins der beliebtesten Informatikerspiele, ist Hackers-Bingo. Du setzt dich zu mehreren davor und guckst diesen Film und jedes Mal, wenn sie was sagen, was technisch völlig dumm ist und überhaupt nicht stimmt, dann musst du einen trinken. Und nach spätestens der Hälfte des Films sind alle so dermaßen besoffen. Sehr schön, sehr schön. Was heißt Passwort auf Schwedisch oder Finnisch? Finnisch. Auf Finnisch heißt es Salasana. Ja, dann werde ich jetzt erstmal hier meine finnischen Kollegen. Die haben auch nette finnische Schimpfwörter da verbreitet, die jeder Metaller aber sowieso schon kennt. Die werde ich hier jetzt nicht wiederholen. Smörebröt oder was? Nein, Finnisch ist eine völlig andere Sprache als Schwedisch. Das ist eine ganz andere Sprachfamilie. Ich kenne nur die finnische Sauna, die ist immer schön heiß, aber sonst habe ich mit eigentlich Finnland nichts zu tun. Nein, aber es werden lustigerweise wirklich gerne Kraftausdrücke als Passwörter genommen, auch in jeder Sprache. Ist Finnisch nicht eher... Das haben wir auf dieser Konferenz auch gehabt. Also Passwort-Hacking ist ein total interessantes Thema auch. Vielleicht machen wir das nächste Woche. Vielleicht machen wir nächste Woche was zum Passwort-Hacking. Das müssen wir uns überlegen. Ja, das ist mittlerweile eigentlich ein lustiges Thema. Gerade wenn es darum geht, dass man ja mittlerweile halt auch die Grafikkarten, die ja absolut schneller und performanter arbeiten als ein Prozessor, für Brute Forces und so nehmen kann. Aber Brute Forcen kannst du ja immer noch nur die relativ kurzen. Diese Dictionary-Sachen sind erstmal wichtig, weil man damit schon mal die häufigen Passwörter rauskriegt. Es werden ja in der Regel auch erstmal Dictionary-Attacks angewendet, bevor man überhaupt zu Brute Force rübergeht, weil Brute Force ist ja sehr langwierig. Also da kann es ja auch schon mal ein paar Jahre dauern, bis du da irgendwie was geknackt hast, ne? Auch wenn man Zeit hat. Ja, wenn man Zeit und Ressourcen hat, warum nicht, ne? Ja. Nein, ich finde das Thema auch nicht so wichtig, weil ich jetzt unbedingt die Passwörter anderer Leute rauskriegen wollte, sondern ich finde es einfach deswegen interessant, weil da halt sich halt Muster ergeben, was für Passwörter die Leute nehmen. Und das ist manchmal wirklich erschreckend, wie schwache Passwörter benutzt werden. Ja, aber da gibt es ja auch... wenn man sich jetzt da bei irgendwelchen E-Mail-Anbietern oder ähnliches da anmeldet, dann machen die ja da manchmal, wenn die gut drauf sind, so ein Sicherheitspasswort-Check, dann zeigen die dir halt an, in Prozent, wie sicher das ist oder in der Farbe. Ja, aber das ist ja totaler Bullshit. Das ist der absolute Bullshit. Ja, das ist einfach nur ein dämlicher Algorithmus, der dir einfach das halt in Prozenten anzeigt, wie sicher das ist. Ich habe das ja schon ausgiebig getestet, da habe ich halt verschiedene Passwörter genommen, auch die halt mehr als 16 Zeichen hatten und ein Wirrwarr aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen hatten und da wurde trotzdem angezeigt, nur mittelstark. Das ist einfach nur vorgegaukelte Sicherheit. Ich sage immer PC-Esoterik, genauso wie ein Virenscanner PC-Esoterik ist. Ja, ist ja noch schlimm. Also vorgegaukelte Sicherheit ist das Schlimmste. Ja, also diese Passwort-Sicherheitsanzeigen sind meistens Quatsch. So. Darüber hinaus ist es ja auch völlig unterschiedlich, wie wichtig jetzt ein Passwort ist. Wenn ich mir jetzt irgendwas, einen Account auf irgendeinem Forum registriere, was sowieso keinen interessiert, dann nehme ich natürlich ein Passwort, was weniger sicher ist als jetzt fürs Online-Banking oder so. Ja, gut. Aber natürlich. Aber es ist ja auch so, dass die halt alle Passwörter für eins benutzen, das ist ja eh das Allerbeste. Ja? Also das ist ja das Allercoolste. Ja, das ist klar, das ist total gefährlich. Wenn dann eine Seite kompromittiert wird, kann man dann alle Accounts ran. Richtig. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die man überhaupt machen kann. Vor allem kann man ja theoretisch auch, wenn man jetzt so ein Internetkrimineller wäre, könnte man einfach eine Seite aufsetzen, wo man den Leuten irgendwelche Pornobildchen meinetwegen anbietet oder irgendwas anderes, was sie haben wollen, irgendwelche doofen Flash-Spiele oder keine Ahnung. Und man sagt, das ist kostenlos, aber ihr müsst euch registrieren. Und dann nimmt man das Passwort von den Leuten, fragt einfach noch die E-Mail-Adresse von dieser Person ab und guckt mal, ob das Passwort auch für einen Mail-Account geht. Ja, Zum Beispiel. und leider gibt es halt so viele Leute, die für alles immer dasselbe Passwort nehmen. Das Ja, darum ging es ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob wir über das Thema jetzt hier wirklich noch in der Ausführlichkeit reden wollen. Ich glaube nicht. Könnte länger werden, das wäre jetzt Ja, eben nicht so deshalb. optimal, ja. Ich glaube nicht. Ja, haben wir es, oder was? Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die man ansprechen kann. Mir ist das Jacke wie Hose, weil ich bringe eigentlich immer genug Zeit mit. Ich Ja, ich auch. meinte jetzt auch nur, wenn wir darüber vielleicht noch ein andermal ausführlich sprechen wollten, dann sollten wir jetzt nicht die Hälfte vorwegnehmen. Ja, genau. Richtig. Richtig. Sollen wir uns denn diesmal auf das Thema für nächste Woche Sonntag Passwörter, Passwort-Cracking und so weiter darauf einigen, dass wir das nehmen, oder machen wir wieder so Surprise, Surprise? Ich weiß nicht, also ich bin da total flexibel. Mir ist es egal, ich bin eh Ja, mir verbraucht. eigentlich auch, deshalb frage ich. Ja, wir können das Thema ja mit dazu nehmen und dann können wir ja noch ein Überraschungsthema machen. Weil, gut, es kommt immer darauf an, wie lange das Thema diskutiert wird und wie viele Fragen die Leute im Chat dazu haben. Wir lassen uns einfach selber überraschen. Wenn wir noch Zeit haben, können wir ja noch ein kleines Überraschungsthema hinten dran hängen. Würde ich jetzt so behaupten. Ja, das können wir machen. Das klingt nach einem Plan. What is a plan? What is the plan? Cancer. Ja. Zeitgeist ist übrigens auch Cancer. Ja, Aber ich glaube, Zeitgeist. dass ich die mit diesem Begriff der Arschlochquote hier die Leute im Chat ganz schön durcheinander gebracht habe. Das tut mir auch echt leid. Ach, die soll nicht rummeckern. Ach, die freuen sich. Ja, eins wollte ich noch gesagt haben. Das haben wir letzte Woche, ich weiß gar nicht, haben wir, nee, das habe ich beim Einhorn haben wir das besprochen gehabt. Es ist soweit schon mal spruchreif, dass wir für die GEMA jetzt zur Weihnachtszeit ja was ganz Besonderes da vorbereiten. Der Arbeitstitel dieser Operation ist übrigens Operation Peter Lustig. Und da wird es halt darum gehen, so viele Kindergärten und so viele Kinder wie möglich auf die Straße dann zu bringen zu einer gewissen Uhrzeit und in der Ecke der GEMA halt Kinderlieder zu singen, die verbotenen Kinderlieder und dabei auch die verbotenen Kinderlieder, Weihnachtsliedertexte auszuteilen. Finde ich jetzt eigentlich nicht so unproblematisch, dass man irgendwelche 4- oder 5-Jährigen dafür so instrumentalisiert. Wir instrumentalisieren die nicht, sondern wir werden die Doch, das Kinder. tut ihr schon. Nö, auf keinen Fall, Kinder wollen halt singen. Wir Natürlich. instrumentalisieren Und die ja deswegen nicht. machen die das genau zu der Zeit, wo ihr das sagt und singen genau das, was ihr sagt. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass kein Kind damit ein persönliches Problem hat, draußen Ich bei finde das einem. nicht in Ordnung. Warum nicht? Ja, wie gesagt, ich finde nicht, dass ihr Kinder für sowas instrumentalisieren solltet in dem Alter. Und die Hintergründe noch überhaupt nicht durchblicken, wofür sie da überhaupt auf die Straße gehen. Wieso? Die Eltern werden noch mit dabei sein. Wir klingeln doch nicht irgendwo im Haus an wie so ein Ja. schlechter Belgier und sagen, Ich ja, glaube, die liebe Eltern machen es Kinderlein, auch. kommt mal mit oder was? Ja, eben. Also es ist ja nicht so, wir klären die ja dann. Also erstmal müssen ja die Kindergärtner jetzt auch schon erklären, passt auf, wir können diese Lieder halt nicht singen, weil wir dürfen diese Notenblätter auch nicht verteilen oder wir zahlen halt eine horrende Summe. Ja, das müssen die ja den Kindern jetzt schon erklären, auf ihre Art und Weise. Oder kann natürlich auch Ich weiß sein. nicht, kann irgendein Kind Noten lesen? Ich meine, ich kann das Wort noch nicht richtig. Oder die Texte von mir aus auch. Ja, Texte sind da auf jeden Fall besser, weil mit Noten lesen habe ich es auch nicht so. Von mir aus die Texte lesen. Und das müssen die ja denen erklären. Die müssen denen ja sagen, pass auf, wir können jetzt diese Lieder, die ihr sonst halt singen wollen würdet, können wir so nicht singen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich weiß nicht, was die Kindergärten denen jetzt da erzählen, den Kindern in dieser Jahreszeit, aber die werden denen ja schon was erzählen. Und es geht ja nur darum, mit den Kindergärten zusammen, in Absprache mit den Erziehern und mit den Pädagogen, eben dieses so zu tun. Das ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Wir instrumentalisieren die ja nicht und benutzen die als menschliche Schutzschilde für irgendeine dubiose Angelegenheit, sondern für die Tatsache, dass es eine totale Arschlochaktion der GEMA ist, genau das eben zu tun, was die tun. Ja, und vor allen Dingen, man kann ja die Leute auch vorher fragen. Wir sagen ja nicht, ja, ihr müsst jetzt hier mitsingen. Und auf gewissen Weihnachtsmärkten gibt es ja auch immer einen Kinderchor, wo man eventuell mal mit dem Veranstalter absprechen könnte, ob man da das ein oder andere Lied mal singen kann. Keine Ahnung, das Instrumentalisieren ist für mich was anderes. Bist du noch da, Annika? Ja, bin ich. Aber ich finde, wir haben jetzt alle da unsere Meinung zugesagt und das ist ja auch völlig okay, wenn wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind. Das ist auch okay. Das war ein relativ schönes Schlusswort dabei. Ja, machen wir noch eine kleine Grüßerrunde. Ja, dann grüß mal, dann fangen wir mal an zu grüßen. Gut, also als erstes möchte ich einen ganz lieben Menschen grüßen, nennt sich Miolein, auch auf Twitter. Also da die besten Grüße erstmal in die Richtung und dann Wie heißt der? Wie natürlich heißt der? Wie heißt der? sie heißt Miolein. Und dann erstmal auch schöne Grüße an das ganze Anonews-Team, wo wir jetzt mittlerweile schon international bei 56 Leuten sind und es immer weiter wächst. Willst du auch wem grüßen, Annika? Ja, ich grüße natürlich den Chat, der sich auch heute wieder so rege beteiligt hat. Und natürlich alle Leser von Gulli News, wo hoffentlich auch einige bei uns mittlerweile den Podcast hören. Wem grüße ich denn? Ah, ich grüße im Chat das Ding. Scheiße. So Swamp Thing, ja. Weiß nicht, es ist einfach nur das Ding. Das ist okay. Grüßen wir einfach das Ding. Ja. Ja, auch wieder danke hier an den Chat. Danke an den Chat. Danke an alle Hörer, die mitgehört haben. Ja. Ging ja alles mit dem Ja. neuen Server ganz gut. Wer Probleme hatte, sich einzuloggen oder irgendwas, sagt mir da mal Bescheid, weil ich weiß nicht, ob das alles so richtig flüssig an der Stelle läuft, das weiß ich noch nicht. Sagt mir da einfach mal Bescheid. Und der Bankstar muss kurz da bleiben, weil den brauche ich ja gleich nochmal hier in einer ruhigen Ecke, weil ich über Infokrieg TV mit dem einmal was kurz absprechen möchte. Ja, ich sage danke, Annika. Danke Ja, an alle gerne. Zuhörer. Hat Spaß gemacht. Danke, Jackie. Und dann noch einen schönen Abend. Und einen schönen Abend. Es geht Genau. weiter Kommt gut mit. in die Woche. Kommt sehr gut in die Woche. Ja, stimmt. Morgen ist ja wieder Montag. Ja, Monday, Monday. Dann würde ich jetzt das berühmte Schlusslied spielen und dann sind wir auch raus. So gut wie.